Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Heute die 47. Folge. Wir waren in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig bei unseren Erscheinungsdaten von unserer Folgen, wenn man ganz ehrlich ist. Das stimmt, ja. Wir waren irgendwie beide entweder viel unterwegs oder beschäftigt. Ja, wollen wir dann demnächst auch irgendwie warten, ja, dann TGS erstmal noch abwarten, weil es dann irgendwie dann doch noch gepasst hat. Und ja, deswegen hat das jetzt alles irgendwie ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ja auch ohne Uncommon Taste die letzten Wochen leben, auch wenn es mit Sicherheit schwer gefallen ist. Auf jeden Fall. Aber zunächst erstmal die Frage wie immer, wie geht's dir denn, Merlin? Ja, mir geht's super. Wie du schon gesagt hast, hatten wir die letzte Woche relativ viel um die Ohren. Ich war von den letzten 2 Monaten nur insgesamt irgendwie so 5-6 Wochen zu Hause. Ja, wahrscheinlich eher so 5 Wochen. Das heißt, also ich war wirklich ziemlich viel unterwegs, irgendwie sowas. Waren hier Hochzeiten, da im Urlaub gewesen und. Dann war die TGS, wir mussten es verschieben. Das heißt also wirklich ziemlich unregelmäßig, aber wir können auch immer versprechen, wir werden das dann jetzt in Zukunft wieder mit Regelmäßigkeit einführen. Jetzt muss man das nächste Mal nicht so wahnsinnig lange auf die nächste Folge warten und dann geht's wieder im normalen 2-Wochen-Takt. Aber ansonsten war es dadurch auch relativ entspannt und cool. Und insgesamt waren das auch eigentlich recht interessante, die letzten paar Wochen recht interessant irgendwie, was eben die Videospielwelt angeht. Wir werden ja heute auch ein bisschen über die TGS reden. Auch unser Hauptthema ist ja ein relativ aktuelles und cooles. Wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, wir werden uns über Gamergate unterhalten. Ich glaube, da gibt es auch durchaus einiges sozusagen. Entsprechend vielleicht auch so ein bisschen die Vorwarnung, gegebenenfalls wird es heute wieder ein bisschen länger dauern. Aber ja, nee, insgesamt geht's mir super. Jetzt langsam kommt der Herbst. Ich bin freudig erregt, dass es endlich wieder kalt wird. Geil. Und als ob es nicht kalt genug gewesen wäre die letzten Wochen. Nee, ja, ich weiß nicht. Jetzt fängt so richtige Kälte an. Jetzt sind so 12, 13 Grad draußen. Das ist viel geiler. So will ich das haben. Ich will kalt haben, nicht so. Zumindest kann ich jetzt die Heizung anmachen. Endlich, ja. Ja, wie geht's dir denn mit den letzten paar Wochen ohne Kommentarsaufnahme? Ich bin sehr beschäftigt und stimmt, doch mehr als ich hier sogar. Ja, wahrscheinlich. Komme aber trotzdem ja natürlich dazu, die Videospielwelt zu erfolgen. Also ganz lässt sie mich dann doch nicht los. Aber viel zum Spielen, so bin ich in letzter Zeit nicht gekommen, leider. Ja, was sich aber hoffentlich wieder ändert und so richtig die Spielewelle kommt ja auch erst im Februar und bis dahin habe ich dann auch hoffentlich wieder mehr Zeit. Ja, stimmt. Bis dahin sollte es dann sich einigermaßen wieder entspannt haben. Ja, hoffentlich. Aber gut, dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt noch hier mehr Zeit vertrödeln, gehen wir gleich mal in die News-Übersicht. Was haben wir denn heute vor? Wir haben heute eigentlich nur 2 größere News, also ich würde schon sagen, dass es 2 größere News sind, weswegen es nicht so schlimm ist, dass es nur 2 sind. Es ist möglich, dass natürlich in den letzten Wochen auch noch viel Kleinscheiß da war oder dabei war, aber im Angesicht dessen, was wir heute alles zu besprechen haben, glaube ich, ist es ja recht legitim, dass wir uns nur auf die 2 allergrößten Sachen beschränken. Und da hätten wir zum einen die News, dass Microsoft Mojang gekauft hat, das Studio, das Minecraft gemacht hat. Warum sie das getan haben, welche Konsequenzen das hat und welche Implikationen man sonst damit mit dieser Meldung mit einbeziehen muss. Darüber wird Merlin euch jetzt gleich was sagen. Dann werde ich kurz nochmal auf die TGS eingehen. Also wir hatten ja schon in der letzten Zeitisch-Folge, haben wir schon über die Pre-TGS-Pressekonferenz von Sony geredet. Jetzt letztes Wochenende war es auch die richtige TGS. Es gab da natürlich nicht so viele Neuankündigungen, aber es gab trotzdem mitunter ein paar sehr interessante Sachen, auch ein paar größere Sachen, die es wichtig sind, diskutiert zu werden. Da werde ich nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Und dann, ja, wie Mainer schon gesagt hat, das Hauptthema heute, Gamergate, ist vielleicht jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber trotzdem glaube ich, dass... Das ist vor allem auch gut so. Ich meine, wir haben uns ja auch bewusst dafür entschieden, dass es ein bisschen Zeit dazu dass wir aber, wollen. Dass es trotzdem wert ist, darüber zu reden, weil... dass die ganze Sache dann doch sehr hässliche Dimension angenommen hat und wir dann doch das Gefühl haben, dass wir unseren Senf dazugeben möchten und wollen und müssen. Dementsprechend könnt ihr euch auf jeden Fall schon darauf freuen und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir doch gleich mal los mit Minecraft. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die tatsächlich an niemandem vorbeigegangen ist, weil das tatsächlich auch in den großen Mainstream-Medien doch durchaus besprochen und diskutiert wurde. Zum einen, weil es natürlich mal wieder ein Riesendeal war. Microsoft hat Mojang gekauft, nicht nur Minecraft, sondern eben die ganze Firma Mojang für 2,5 Milliarden Dollar. Das ist ja mal wieder eine richtige, richtige Hausnummer. Selbst Twitch war billiger, muss man sich jetzt mal gerade vor Augen führen. Microsoft hat es gekauft. Wie gesagt, es ging durch alle Medien durch, gerade weil Minecraft ja auch einfach so ein riesiges Phänomen ist. Und das erklärt vielleicht dann auch gleich schon so ein bisschen, warum so viel Geld dafür ausgegeben wurde. Trotzdem natürlich erstmal, glaube ich, für die meisten Leute ein ziemlicher Stoß vor den Kopf, zumal es ja eben ja, mit Notch an der Spitze von Mojang jemanden gab, der sehr, sehr vocal war in seinen Meinungen, gerade eben auch zu Mainstream Game Development, der, glaube ich, einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebteste Indie-Spielentwickler überhaupt ist. Der Mann ist ja nun wirklich grundlegend sympathisch und, glaube ich, überall beliebt, sowohl innerhalb der Industrie als auch wirklich einfach nur bei den Fans und Spielern. Und natürlich kam es dann entsprechend sehr, sehr überraschend, dass man da tatsächlich so ein bisschen, jetzt so eine Art Sellout so ungefähr hat und eben das Ganze verkauft wird, Minecraft und die Firma Mojang, inklusive eben an Microsoft für so viel Geld. Davon sind gerüchteweise beziehungsweise Zahlen nach 1,7 Milliarden wirklich tatsächlich bei Notch selbst gelandet. Das heißt, der Mann ist jetzt ja fast Multimilliardär. Das heißt also, der ist tatsächlich endlos reich aus der ganzen Geschichte rausgegangen. Und er wird auch gleich danach die Firma verlassen. Beziehungsweise jetzt hat er sie schon verlassen. Das war auch etwas, das gleich im Zuge dessen angekündigt wurde. Er und sein Co-Founder werden die Firma verlassen. Ehemaliger leitender Staff, ehemalige leitende Angestellte werden dann eben jetzt die Führung der Firma übernehmen. Er selbst ist raus. Er hat auch nochmal einen öffentlichen Brief dann an die Community verfasst, wo ein Stück weit einfach auch nochmal seine Herangehensweise erklärt. Ich glaube, einige Leute waren dadurch doch wieder ein bisschen versöhnlicher mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, es gab trotzdem noch genug Leute, die das dann im Nachhinein trotzdem immer noch sehr, sehr Sellout-mäßig fanden. Und ich finde, das sind auch Vorwürfe, die man durchaus gelten lassen muss. Grundlegend kann man aber, glaube ich, durchaus nachvollziehen, warum er das gemacht hat. Er hat selbst gesagt, dass er in den letzten Jahren, vor allem auch im letzten Jahr, doch sehr festgestellt hat, was für eine krasse Persönlichkeit innerhalb der Videospielindustrie er geworden ist. Das hing vor allem auch mit Dingen zusammen, die er zum Beispiel über Twitter gesagt hat. Er hat sehr schnell festgestellt, dass er mittlerweile so eine Art Ikone geworden ist. Viele Leute ihn sehr, sehr persönlich auch mit Minecraft verbinden, mit allem Positiven wie Negativen. Das heißt, wenn man einen Server crasht, dann gibt es gleich Leute, die ihn auf Twitter als Jerk bezeichnen, obwohl er natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Und auch einfach allgemein, wie gesagt, ist er zu einer Art Symbol für viele Leute in der Videospielindustrie geworden, vor allem auch für Fans. Er wird oft instrumentalisiert für gewisse Themen, auch wenn er persönlich sich da nie zu geäußert hat, und das ist einfach etwas, was ihm zuwider ist. Er sagt selbst, er ist kein CEO, er ist kein Geschäftsmann, er ist einfach nur ein Nerd, der gerne Computerspiele spielt und entwickelt, und Minecraft war einfach nur ein kleines Hobbyprojekt, das ist jetzt so riesig geworden, das war nie geplant, und er kommt damit auch nicht wirklich klar und er möchte sich gerne wieder einfach zurückziehen aus der Industrie. Ich glaube, das können alle von uns nachvollziehen. Dass er dafür natürlich 1,7 Milliarden Dollar kriegt, ist natürlich dann trotzdem wieder sowas, wo man sagt, naja, das ist trotzdem so ein bisschen einfach, du hast dich ein Stück weit quasi einfach verkauft. Es gab dann auch gleich vom CEO von Oculus eine kleine Stichelei, weil ja Mojang beziehungsweise hauptsächlich Markus Persson, also Notch, damals gesagt hat, als eben Oculus VR gekauft wurde von Facebook, hat er ja sehr gestichelt gleich, meinte, er findet das super scheiße, er hätte nicht so viel Geld gespendet irgendwie bei der Kickstarter-Kampagne, damit das jetzt von irgendwo mehr Value zu schaffen quasi, damit es eben Facebook für ein paar Milliarden Dollar kauft. Hat auch gleich gesagt, dass er sämtliche Minecraft-Entwicklung einstellt in Richtung Virtual Reality, dass es eben kein Patch für Minecraft geben wird, der eben die Virtual Reality-Brille unterstützt. Und nachdem natürlich der Deal raus war, hat dann auch gleich irgendwie, sich auf einer Pressekonferenz so nebenher gab es eben eine kleine Stichelei von eben dem CEO, von dem Irby von Oculus VR. Ich glaube jetzt einfach nur mal ein bisschen in die Perspektive zu rücken, warum Microsoft überhaupt Minecraft für so viel Geld gekauft hat. Letztes Jahr alleine hat Minecraft mit Merchandise über 200 Millionen Dollar umgesetzt. Das ist eine krasse Hausnummer. Mir persönlich war das auch nicht bewusst, dass gerade mit Merchandise so viel Geld verdient wird. Zumal ja das eigentliche Originalspiel zwar schon teuer geworden ist, aber immer noch nur 30 Dollar kostet. Und ich glaube, mittlerweile hat einfach jeder Minecraft. Ich glaube, mit Minecraft ist nicht mehr viel Geld zu verdienen im Sinne von verkaufte Spiele. Aber die Merchandise und die Marke läuft halt einfach extrem gut. Es gibt Leute, die spielen nichts anderes als Minecraft. Die sind Videospieler und spielen nur ein einziges Spiel, das ist Minecraft. Kinder, die Minecraft spielen, es laufen kleine Kinder in den USA mit Minecraft-T-Shirts rum und haben Minecraft-Plushies und sowas. Also Minecraft ist einfach ein Riesending, glaube ich, gerade in den USA. Und entsprechend ist da einfach Value, dass sich natürlich Microsoft damit an den Nagel reißt. Jetzt muss man natürlich erstmal schauen, wie das sich das in Zukunft entwickelt, was Mojang macht. Ich meine, Scrolls hängt ja immer noch in der Luft. Das ist ja das nächste Projekt, das sie eigentlich machen wollten. Wie das jetzt weiterläuft, wo jetzt eben der Notch selbst raus ist, weiß man nicht so genau, aber grundlegend natürlich erstmal, glaube ich, so, ja, mit die größte News eigentlich der letzten paar Wochen der Videospielwelt. Und was ich selbst dazu sage, wie gesagt, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass der Notch, glaube ich, da gewisse Probleme mit hat, was mittlerweile aus ihm geworden ist. Ich finde es total in Ordnung, dass er sagt, er möchte sich da zurückziehen. Trotzdem finde ich auch, kann man ihn deswegen kritisieren, dass er da irgendwie einen riesigen Deal von Microsoft draus macht. Hätte man ganz sicher auch anders machen können, vor allem für so eine kleine Firma. Meine Güte, wie gesagt, ich kann das durchaus nachvollziehen und wünsche ihm alles Gute. Vielleicht wird mir ja doch nochmal ein paar Notch-Spiele spielen, ein paar kleinere Sachen, die er so nebenher entwickelt. Er will auf jeden Fall weiterhin entwickeln, das hat er schon gesagt. Und jetzt schauen wir mal, was Microsoft daraus macht. Sie haben schon gesagt, auf jeden Fall, sie werden es nicht sofort irgendwie gleich alles umschmeißen. Sie werden erstmal die Pläne von Minecraft definitiv beibehalten, die in der Firma Mojang bisher bestanden haben. Das heißt also, auch die PS4-Version von Minecraft wird es weiterhin geben. Sie werden nicht irgendwie anfangen, den Support für irgendwelche Dinge einzuschränken, die eben nicht aus der eigenen Firma kommen. Und entsprechend sollte Minecraft erstmal zumindest eigentlich so weiterlaufen wie vorher geplant. Und ich nehme an, irgendwann werden sich dann aber schon die ersten Veränderungen einstellen, sobald dann eben, ja, es dahin geht, dass eben die ehemalige Mojang-Führung nichts mehr geplant hatte bis zu dem Zeitpunkt. Dann wird Microsoft wohl übernehmen und dann mal schauen, was draus wird. Ja, also ich glaube auch, dass die Beweggründe von Notch da jetzt aufzuhören absolut, sag ich mal, verständlich sind. Ich glaube, ja, es gäbe jetzt da auch keinen in dem Sinne kleineren Backlash, wenn es eben nicht diese Oculus seinem Episode gegeben hätte. Ja. So hat man jetzt natürlich das Gefühl, dass er irgendwie ja zweierlei Maßstäbe irgendwie hat und auch die Kritik, glaube ich, die muss er auch so, sag ich mal, akzeptieren und ist auch gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass, ich meine, niemand kann glaube ich, niemand erzählen, dass er, als er Minecraft gemacht hat, geplant hat, dass sich das irgendwann mal 50 Millionen Mal verkaufen wird. Also niemand hat das erwartet, dass das so passieren wird und dass natürlich dann auch bestimmte Leute dann auch nicht damit klarkommen. Ich meine, nicht erst seit Flappy Bird wissen wir, dass manche Leute dann mit diesem plötzlichen Ruhm nicht wirklich klarkommen und dann lieber dann doch in Ruhe gelassen zu werden. Ja. Zur Sache selbst, also es gab ja super viel Skepsis daran, ob Mojang wirklich 2,5 Milliarden Dollar wert ist, im Sinne von, ja, die Minecraft-IP ist momentan extrem wertvoll das Spiel verkauft sich immer noch extrem gut, auch wenn man das Gefühl hat, jeder müsste es eigentlich haben. Also man hat das Gefühl, die Leute double-dippen teilweise auch für die Konsolen, wenn die Vita-Version kommt, vielleicht auch für die Vita, weil sie mobil ist und so weiter. Also da dementsprechend und anscheinend natürlich auch die Kohorten von Kindern, die halt älter werden, die halt von 4 bis, also die innerhalb von 2 und 6 Jahre dann plötzlich alt sind, als sie vorher 4 waren, die wollen dann auch plötzlich alle Minecraft spielen. Das heißt, wenn sich Minecraft vor allem in den USA anscheinend als große Marke, vor allem für Kinder, sag ich jetzt mal, sich so stabil hält, dann ist natürlich auch immer noch ein Wachstumsmarkt da, weil natürlich in einem Kindesalter dann sehr schnell neue potenzielle Kunden eben mit reinkommen. Und ich glaube, in Europa ist es noch gar nicht so groß, aber wenn ich dann in Videospielforen lese, wenn dann Eltern oder also spielende Eltern eben schreiben, dass mittlerweile irgendwie 50% aller Kindergeburtstage irgendwie Minecraft-themed sind und ihre Kinder die ganze Zeit vor der Vita sitzen und nur oder vor dem PC sitzen und Minecraft spielen wollen und dafür alles andere irgendwie liegen lassen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Microsoft zumindest dahingehend einen Kauf gemacht hat mit dem Potenzial, so eine Art, ja, keine Ahnung, ich müsste mich vielleicht mit Lego vergleichen, aber sowas ähnlichem oder mit Skylanders. Ich glaube, man kann das schon ganz gut mit Lego tatsächlich vergleichen von der Größe her, ja. Und natürlich ist ja die Frage, wird es ein Minecraft 2 geben, wird es irgendwie exklusive DLC geben oder so, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, ja, alles wird erstmal weiterlaufen wie bisher. Die Vita-Version ist zum Beispiel gar nicht raus, aber Microsoft hat gesagt, es wird auch rauskommen wie ganz normal. Haben auch schon viele gesagt, so einen kleinen Pun an Sony, Microsoft bringt mehr Spiele für die Vita raus als Sony selbst. es war auf jeden Fall, also am Anfang fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Das erste Gerücht kam aber gleich vom Wall Street Journal, wo ich dachte, ich glaube nicht, dass die irgendwelche dummen Videospielgerüchte in die Luft jagen, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass das mehr ist als nur ein kleines Gerücht. Und da waren alle schon so, wow, is it really happening? Und ja. Das war schon ein krasses Ding. Ja, definitiv. Ist tatsächlich einfach ein richtig, richtig großer Deal und jetzt sind wir alle mal gespannt, was Microsoft daraus macht. Also ich meine, bisher ist ja nichts passiert und so wie es aussieht, wollen sie auch erstmal alles gleich behalten und dann schauen wir mal, ob sich das wirklich so durchziehen lässt oder ob sie nicht irgendwie dann in 2 Monaten doch anfangen, das alles wieder zu ändern. Aber wie gesagt, es läuft ja derzeit super, super gut und dass sie irgendwas machen müssen. Ich glaube, sie können einfach auch die Firma die nächsten 2-3 Jahre in Ruhe lassen und vielleicht einfach zwischendurch immer mit der Entwicklung von Minecraft 2 anfangen und dann ist die Sache geritzt. Irgendwann wird sich das schon bezahlen, wenn das so weitergeht. Würde ich sagen, gehen wir gleich über zur TGS. Das wird hier eine etwas längere News-Sektion. Wir fassen einfach mal alles zusammen, was irgendwie wirklich wichtig und relevant ist. Und das wird jetzt einfach ein sehr langer Joe-Monolog, wo ich zwischendurch einfach nur sagen werde, ja, klingt gut. Und go. Also ich habe ja schon wirklich versucht zu filtern und ungefähr nur das rauszufiltern, wo ich das Gefühl habe, dass auch mehr als nur, sage ich jetzt mal, eine Nische davon profitieren könnte. Auch wenn das nicht so einfach ist, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern dann doch eher dann im normalen westlichen Milieu unterwegs sind, was ja auch Sinn macht. dementsprechend, falls ihr irgendwelche Titel noch nie gehört habt, wundert euch nicht, ihr seid wahrscheinlich nicht die Einzigen hier. Ich blicke so auf Merlin, obwohl ich nicht angucken kann. Aber ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also. Ja. Jedenfalls ja, ich habe aber wie gesagt nur die wichtigsten Sachen und teilweise auch nur so ganz kurze Sachen, die interessant sind, wie zum Beispiel auf der TGS wurde angekündigt, dass Bloodborne am 6. Februar 2015 in Europa erscheinen soll. Also schon, also nur einen Tag später als in Japan, also zeitgleich. Ich habe ja ehrlich gesagt nicht so stark damit gerechnet, weil ich gedacht habe, Sony möchte sich nicht den Launch von The Order mit einem anderen eigenen Spiel mehr oder weniger möglicherweise verbauen, aber anscheinend sind sie dann doch zum Schluss gekommen, dass beide Spiele verschieden genug sind, dass es sich trotzdem lohnt, beide im Februar erscheinen zu lassen. Ich kann gut damit leben, ich freue mich sehr. Eine andere Nachricht, also, die vielleicht auch für viele interessant sein wird, ist, dass Metal Gear Solid 5 noch 2015 erscheinen soll, laut Meinung von Hideo Kojima. Das Spiel sei mittlerweile auf einem Weg, dass man jetzt gerade dabei ist, das Spiel fertigzustellen und man soll dementsprechend dann noch mit nächstem Jahr als Release-Termin rechnen. Keine Ahnung, ob es ein weltweit gleichzeitiger Release sein wird, aber zumindest in Japan soll es auf jeden Fall nächstes Jahr noch erscheinen. Tales of Zestiria für die PS3 hat einen Japan-Termin bekommen, nämlich es wird im Januar nächsten Jahres in Japan erscheinen und bereits im Sommer dann darauf im Westen. Das ist die schnellste Tales-Lokalisation seit, keine Ahnung, seit wahrscheinlich immer. Womit sie ihr auch ihr Versprechen mehr oder weniger eingelöst haben, dass die Tales-of-Spiele dadurch, dass sie jetzt auch im Westen viel besser laufen, auch viel schneller jetzt im Westen rauskommen sollen. Also nicht mehr 1,5 Jahre später, sondern nur ein halbes Jahr, und ich glaube, das ist ein sehr guter Fortschritt. Ja. Eine von den etwas überraschenderen Ankündigungen, Fans von Shin Megami Tensei haben mit Sicherheit mitbekommen, dass vor 2 Jahren Atlas mal ein Remake von Devil Survivor 2 für den 3DS angekündigt hatte und es dann aber seit 2 Jahren quasi keine Infos mehr gab, vor allem nachdem Atlas dann von Sega gekauft wurde und eigentlich wir alle jetzt gedacht haben, das Spiel ist einfach still und heimlich gecancelt worden. Und auf der TGS wurde dann ganz überraschend ein Trailer gezeigt, das Spiel lebt noch und es erscheint bereits im Januar 2015 in Japan und dementsprechend handelt es sich also nicht um Vaporware, sondern alle, die sich darauf gefreut haben, können jetzt wieder anfangen, ihre Hype-Maschine anzustellen. Und ich würde sagen, eigentlich das Allergrößte, was diese TGS war, ich habe mich ja, glaube ich, weiß nicht, ob ich mich so großartig geäußert habe, habe ich ja schon nach einer letzten Zeitisch-Folge darüber moniert, dass mal wieder nichts von Final Fantasy 15 zu sehen ist. Und man mag es nicht glauben, aber wir haben ganz, ganz, ganz, ganz viele neue Infos zu Final 15 gekriegt. Ich würde sogar sagen, in den letzten Tagen mehr als in den ganzen 8 Jahren davor. Ist nicht übertrieben. Nee. Es hat damit angefangen, dass Square Enix angekündigt hat, dass Final Fantasy Type-0 HD, wo ich ja auch eigentlich gesagt habe, es kommt wahrscheinlich, da wird nur eine Ewigkeit dauern, bis es kommt, bereits im März weltweit gleichzeitig erscheint. In Europa ist es am 20. März soweit. Und was noch viel interessanter und viel spannender war, ist, dass Type-0 HD mit einem exklusiven Code erscheinen wird für eine Final Fantasy 15 Demo. Die Demo wird Final Fantasy 15 Dusque heißen. Die ist also der Name. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass Square Enix so ein Fail für komische Namen hat. Dementsprechend aber der Name soll anscheinend der Name der ersten Region sein, die man in dem Spiel eben bereisen wird. Soll so einen Anfangsabschnitt aus Final Fantasy 15 eben ja spielbar machen. Das Spiel soll ungefähr, also wenn man rein einfach nur die Story nachspielt, dann wird die Demo ungefähr 1 Stunde dauern, aber man könnte theoretisch auch 3 bis 4 Stunden damit Spaß haben. Ja. Das war dann nicht das Einzige. Es gab natürlich einen neuen Trailer, den sie gezeigt haben. Sie haben auch überraschenderweise, obwohl es nicht angekündigt war, auf der TGS dann auch Live-Gameplay gezeigt, in der wo sie auch ein bisschen auf das Kampfsystem eingegangen sind und man auch sehen konnte, oder auch auf das dynamische Wettersystem, das sie irgendwie mit eingebaut haben. Es gab super viele Interviews in den letzten paar Tagen mit der Game Informer, mit Kotaku, mit der Famitsu und so weiter. Vielleicht noch eine ganz interessante Sache, die ich jetzt fast ganz vergessen habe. Sie haben nämlich angekündigt, dass es einen Director-Wechsel gab. Tetsuya Nomura ist nicht mehr Director von Final 15. Stattdessen übernimmt Hajime Tabata die Position. Er war vorher Director von Final 15, war vorher Director von Type-0 und auch von Crisis Core. Und die offizielle Begründung ist, dass eigentlich die Arbeit von Nomura, nämlich das vor allem das Bauen der Welt, der Lore, die Charaktere, die Story, dass das in dem Sinne eigentlich schon alles abgeschlossen war und er sich jetzt als Director dann für das andere große Square Enix-Projekt, nämlich Kingdom Hearts 3, konzentrieren möchte, während Hajime Tabata jetzt dafür verantwortlich ist, das Spiel sozusagen fertig zu kriegen. Es gibt natürlich trotzdem Gerüchte, das wird natürlich gemunkelt, dass es da auch innerliche Spannung gab, dass Square Enix unzufrieden war, dass Nomura einfach nicht in die Pötte gekommen ist mit dem Spiel, dass Tabata einer ist, der dafür bekannt ist, dass Spiele fertig zu kriegen und auch fertig zu machen innerhalb einer kurzen Zeit. Ist natürlich die Frage, inwiefern das jetzt dann auch Auswirkungen auf das Spiel an sich hat, weil das letzte Mal, das passiert ist, war nämlich Final Fantasy 12, als Matsuno dann den Director-Stuhl mittlerweile verlassen hat und das auch einen Einfluss auf die Story in 12 hatte leider. Muss einfach mal abwarten. Ich selbst würde ja an sich sagen, dass es Sinn macht, Nomura nicht zwei riesige Projekte zum Directen zu geben. Und wenn wirklich seine Arbeit in dem oder seine Hauptarbeit in dem Sinne fertig ist, dass dann auch diese ganzen, sage ich jetzt mal, Babysit-Sachen dann auch von einem anderen übernommen werden. Ja. In den Interviews hat er gesagt, das Spiel ist mittlerweile zu 55-60% fertig. Das bedeutet nicht, dass sie in den letzten 8 Jahren nur die Hälfte geschafft haben, sondern er sagt, also Tabata meinte, er ist seit 2 Jahren mit an Bord, also das Type-Zero-Team ist seit 2 Jahren eben mit an der Entwicklung von 15 beteiligt und seitdem haben sie 55-60% fertiggestellt und ja. Sie sind zuversichtlich, dass das Spiel auch demnächst schon kommen wird. Die Demo soll nicht gleichzeitig mit Type-Zero kommen, aber schon sehr zeitnah. Und er hat auch schon gesagt, oder man hat im Trailer auch schon angedeutet, also der Trailer endet damit, dass Noctis dasteht und sagt, it has been a long way coming, we're nearly there. Also jeder vermutet einfach, dass das bedeuten soll, wir sind fast angekommen nach fast 10 Jahren. Ja. Und eigentlich gibt's nur noch 2 Sachen, die ich eigentlich dazu sagen möchte. Den Trailer könnt ihr euch ja selbst anschauen, oder 3 Sachen vielleicht. Er sagt, es wird auf jeden Fall diesmal kein Schlauch werden wie Final Fantasy 13. Man hat schon Teile der Open World gesehen. Es wird natürlich nicht Open World werden wie Skyrim, das hat er auch explizit so gesagt, sondern es ist im Grunde immer noch ein Final Fantasy Spiel. Das heißt, stellt euch vor eine Weltkarte wie in einem 7er, nur dass ihr jetzt halt also nicht mehr diese Draufsicht habt, sondern halt mittendrin steht. Aber trotzdem natürlich dann schon so durch die Welt lauft, dass ihr dann auch die Story dann stringent verfolgt, weil Final Fantasy war noch nie ein Spiel, wo ihr einfach überall hinlaufen, irgendwelche Quests mitmachen könnt. Das ganze Spiel soll so eine Art Roadtrip-Feeling sein, also man sieht die Charaktere auch, wie sie im Auto durch die Landschaft fahren und man weiß noch nicht viel zur Story, außer dass es anscheinend so ist, dass Noctis, also der Hauptcharakter, der ja ein Prinz eines Staates in dieser Welt ist, eben mit seinen Bodyguards auf irgendeiner geheimen Mission ist. Das heißt, sie sollen einen gewissen Kristall zurückholen. Mehr weiß man noch nicht. 2 Sachen, die jetzt natürlich etwas größere Kontroversen ausgelöst haben, ist, dass es wahrscheinlich kein weibliches Partymitglied geben wird. Also die Party wird wohl auf diese 4 Jungs, die man bisher gesehen hat, beschränkt sein. Da gab es dann einige Stimmen, die natürlich sofort gesagt haben, das kann man ja in der heutigen Zeit nicht mehr machen, das ist nicht mehr zeitgemäß, wenn du keinen weiblichen Charakter in der Party hast. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine weiblichen Charaktere im Spiel gibt, aber so wie es bisher aussieht, sind sie dann eher auf der antagonistischen Seite, auch wenn man noch nicht ganz sicher ist, ob die jetzt wirklich böse sind oder nicht. Aber es haben sich auch dann zum Glück, wie ich finde, dann viele gemeldet und gesagt haben, naja, Final Fantasy ist eigentlich keine Serie, der man vorwerfen kann, dass die Entwickler irgendwelche sexistischen Hintergründe haben. Ich würde sagen, Final Fantasy ist eine Reihe, die eigentlich schon seit der SNES-Zeit dafür bekannt ist, starke weibliche Charaktere zu haben, weibliche Charaktere als Hauptcharakter. Wir hatten in 10.2 einen komplett weiblichen Cast. Wir haben die letzte Generation nur Final Fantasy-Spiele gehabt mit weiblichem Cast gehabt. Dementsprechend haben sich auch viele Leute, die eigentlich auch eher, sage ich mal, sich als Feministen bezeichnen würden, dann auch gesagt, das ist völlig in Ordnung, dass sie das machen. Und ich finde auch, dass das völlig in Ordnung ist, wenn sie wenn es nur männliche Charaktere im Ding sind, weil ich ihnen trotzdem nicht vorwerfen würde, dass das aus sexistischen Gründen passiert ist, sondern dass das eine Designentscheidung war, die sie gesetzt haben und man wird einfach sehen, was sie dann daraus machen. Ja. Und dass ich auch außerdem das Gefühl habe, dass das nicht bedeutet, dass sie keine weiblichen Spieler haben wollen, sondern genau das Gegenteil, sondern dass eben genau dieses Boyband-Design, was von vielen vorgeworfen wird, dass es das ist, eben komischerweise hauptsächlich momentan männliche Spieler abschreckt, die sofort irgendwie, keine Ahnung, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da viele Leute versuchen über die Schiene, wir wollen aber mehr Diversität im Spiel haben, ihre, sag ich etwas, homophobe Einstellung darunter zu verdecken. Aber darüber möchte ich jetzt nicht so groß reden, also zumindest habe ich dazu gesagt, ich finde es völlig okay, dass es nur Männer sind, solange es auch Frauen im Spiel gibt. Und noch größeres Problem, was ich halt momentan sehe, ist halt das Kampfsystem. Er hat gesagt, es ist schwierig. Es gibt super viele Übersetzungen natürlich, aus dem Japanischen ist immer so eine Sache. Ich habe auch das Gefühl, er drückt sich nicht so gut aus, aber so wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, das, was er momentan auf dem Papier sagt, es hört sich meiner Meinung nach ziemlich besorgniserregend an. Er sagt, das Kampfsystem soll es viel mehr streamlined sein als das, was wir vorher gesehen haben. Also dieses Action-Kampfsystem, wie es in Kingdom Hearts war, das haben sie mehr oder weniger gescrappt, nachdem sie das Spiel von Versus in 15 umbenannt haben, weil sie gesagt haben, ein richtiges Action-KS passt nicht in den Mainline. Final Fantasy. Aber wie er sagt, er meinte, ja, es muss mehr streamlined sein, er möchte, dass ein bisschen mehr casual ist, es alles muss irgendwie mit einem Knopf funktionieren können. Also er spricht davon, es gibt dann du kannst mit Noctis dann anscheinend verschiedene Stances wechseln, entweder eine Defensive Stance, wenn du die eine Taste gedrückt hältst, oder den Angriff Stance, wenn du die andere Taste gedrückt hältst. Und die Kombos passieren mehr oder weniger von selbst, beziehungsweise die Combo-Attacken, die du mit anderen Charakteren machst, sind auch kontextsensitiv und werden ausgelöst, sobald das Spiel der Meinung ist, das passt so jetzt. Also so wie das momentan klingt, so wie das übersetzt wird, wie er das beschreibt, habe ich das Gefühl, vieles läuft sehr automatisch ab, obwohl es wie ein Echtzeitkampfsystem aussieht. Man hat relativ wenig Kontrolle über das, was man macht. Es wirkt alles sehr casual, oder es hört sich sehr casual an, sehr einfach, mit wenig, sage ich jetzt mal, Herausforderung und strategischem Tiefgang, was ich mir jetzt vielleicht mehr erwartet habe. Das Problem ist aber, dass ich auch das Gefühl habe, er sagt manchmal sehr, oder wenn ich die Texte lese, er widerspricht sich manchmal, wenn er sagt, er möchte eigentlich das Core-Feeling mit drin behalten, aber andererseits mehr Casual Approach und so weiter. Ich habe einfach das Gefühl, wir brauchen diese Demo, um zu verstehen, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Das war auch bei 12 und 13 schon so, dass ich das Gefühl hatte, durch die Beschreibung selbst hatte ich keine Ahnung, wie sich dieses System eigentlich letztendlich spielen lässt. Deswegen habe ich jetzt immer noch so diese Hoffnung, die Demo wird mich vom Gegenteil überzeugen. Aber momentan muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch und ich glaube auch viele andere Fans auch, wenn ich so in den Foren lese, weil das sich ehrlich gesagt mega langweilig anhört. Einfach mal abwarten. Und sie haben auch schon gesagt, jetzt vielleicht das letzte Punkt, sie werden ab jetzt wirklich öfter neue Info-Happen, veröffentlichen. Neue Infos soll es zu Jumpfest im Dezember geben. Und um zusammenfassend mal so zu sagen, man hat zum ersten Mal das Gefühl, wir haben es mit einem Spiel zu tun, das existiert. Also wir können mittlerweile über bestimmte Sachen reden. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist nicht mehr unrealistisch, dass das Spiel nächstes Jahr noch in Japan rauskommt. Mittlerweile haben wir so viele Infos, dass ich das Gefühl, okay, wir können jetzt mit einem Produkt, das jetzt bald kommt, arbeiten. Und dementsprechend bin ich erstmal froh darüber, dass es jetzt erstmal soweit ist, auch wenn es natürlich noch einige Sachen gibt, die mir Sorgen machen, wie gesagt. Aber ich denke, jeder Final Fantasy-Fan kann erstmal froh sein, dass dieses Projekt noch lebt und anscheinend auch mittlerweile auf dem Weg ist, fertig zu werden. Ja, stimmt schon. So, was willst du denn sagen? So. Weiß ich auch nicht. Was soll ich da noch groß zu sagen? Ich fand, es sah cool aus. Grafisch. Ich habe jetzt den Trailer gesehen, Gameplay-Trailer. Sah es definitiv sehr, sehr cool aus. Ich fand den Cast jetzt eigentlich auch ganz okay. Ich hatte auch kein Problem, dass es keine Frau ist, wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, gerade in Japan wird das sogar deswegen noch viel eher Frauen ansprechen als Männer. Die ganze Idee, dass man in Open World einfach so rumfährt, so Roadtrip-mäßig, finde ich, passt total gut und klingt cool. Ich fand, das Kampfsystem an sich sah cool aus, aber du hast schon recht, wenn man es so beschrieben hört, dann... Also man hat ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen Press A for Awesome und man möchte halt dieses Advent-Children-Feeling haben, aber man möchte nicht, dass es schwer ist, das zu erreichen. Also letztendlich, ich glaube, dass es cool und flashy aussehen wird. Ich glaube, darum gibt's gar keine Frage. Das ist eine Entwicklung, die in Final Fantasy schon lange angefangen hat und auch dementsprechend auch weiterhin drin bleiben wird. Aber die Frage ist, ob die Execution genauso viel, also ob letztendlich das Ergebnis, was man dann hat, dann irgendeinen Sense of Accomplishment hat. Also das ist das gleiche Problem wie Rise. Der macht auch awesome Sachen, aber du hast nicht das Gefühl, dass es irgendwie cool ist, weil das so einfach ist, dass er das macht. Er macht es einfach. Ja. Also dementsprechend einfach mal schauen, wie das wird. Ich bin echt gespannt auf die Demo. Also ich glaube, das wird super wichtig, dass damit ich einfach mal ein Gefühl dafür kriege, wie sich es letztendlich spielen lässt. Ja, stimmt. Und ansonsten cool, dass es tatsächlich einfach noch existiert und dass es jetzt sogar vielleicht wirklich auch nächstes Jahr rauskommt. Man hatte wirklich das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen in eine Richtung geht, dass man vielleicht demnächst mal irgendwie wirklich einen Release-Termin kriegt. Und wie du schon gesagt hast, der Tabata, der ist ja irgendwie schon so ein bisschen bekannter dafür, dass er ein Projekt auch mal fertig kriegt. und es macht auch Sinn eben, dass sich, wie heißt dies nochmal der Alte? Der Tetsuya Nomura. Der Nomura, dass der Nomura sich eben auf Kingdom Hearts 3 konzentriert. Und ansonsten irgendwie, keine Ahnung, ich meine Bloodborne-Release-Termin und MGS5, für mich ja leider beides nicht so wahnsinnig relevant, wobei ich jetzt ja herausgefunden habe, dass es nicht so das Riesenproblem ist, eigentlich deine PlayStation 4 an meinen PC-Monitor anzuschließen und dann einfach ein Headset anzuschließen an den Controller. Das heißt, also ich werde es wahrscheinlich mir dann irgendwie, wenn du damit durch bist und deine PS4 vielleicht gerade nicht brauchst, dann werde ich es mir mal klauen und auch mal Bloodborne durchspielen. Ja. Deswegen bin ich wieder ein bisschen gespannt und gehypter jetzt drauf. Ich habe sogar noch eine Sache vergessen, Final Fantasy 13 Trilogie kommt für den PC. Das haben sie auch im Zuge der TGS angekündigt. Du hast recht, das ist vielleicht noch ganz erwähnenswert, weil ich meine, das Problem ist also ein bisschen, Final Fantasy 13 ist kacke, aber ich hätte hätte Bock mal auf ein neues Final Fantasy. Ich würde immer noch sagen, und, so einfach 9 spielen und get done with it. Ja, natürlich, also ich meine, darum geht's ja nicht. Ich kann ja auch mal 9 zum Beispiel spielen oder so ein Kram und keine Ahnung, aber ich hätte einfach mal Bock auf ein richtig, also weißt du, auf ein halbwegs aktuelles Final Fantasy. Ich hätte da schon mal wieder Lust drauf. Einfach mal wieder reinschnuppern eben, nachdem ich schon so lange nicht mehr gespielt habe. Ich meine, bei mir habe ich schon öfter mal gesagt, war 8 das letzte, das ist auch schon Ewigkeiten her. Beziehungsweise das letzte, was ich gespielt habe, war wahrscheinlich 7, als ich es irgendwann mal gereplayed habe quasi. Aber ist auf jeden Fall lange her, dass ich mal ein aktuelles Final Fantasy gespielt habe. Ich hätte also sogar Bock eigentlich auf 13, aber 13 ist ja leider verhasst und scheiße anscheinend, deswegen ein bisschen ungünstig. Es kostet anscheinend, ist es zum Release auch nur 9 Euro oder so, also... Dann wird es vielleicht doch lohnen? Also ich würde ja sagen, es ist mit das eines der schlechtesten Final Fantasy, was nicht bedeutet, dass eines der schlechtesten JRPGs aller Zeiten ist. Also es ist, man kann es schon spielen. Du solltest natürlich, ich meine, klar, du wirst wahrscheinlich deine Expectation im Check haben, weil du genau weißt, wie die Fanbase darauf reagiert hat. Wenn du mit solchen Erwartungen reingehst, dann, keine Ahnung. Ja. Wird's vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich es mir jetzt gerade auch vorstelle. Das sehen wir dann mal. Naja, aber auf jeden Fall, genau, das ist an sich gar nicht so uncool. Und vielleicht geht es ja auch in die Richtung, dass sie dann eben vielleicht auch tatsächlich 15 dann irgendwie auch auf dem PC releasen, halbwegs zeitnah. Und das wäre ja tatsächlich ganz cool. Sind wir mal gespannt. Ja, sonst noch irgendwas, oder? Ja, von der TGS von mir soweit nichts. Vielleicht sehen wir, dann sagen wir noch mal ein bisschen was, eben jetzt, ja, nachdem wir jetzt alle drei großen, oder zumindest die drei größten, relevantesten Spielemessen durch haben, vielleicht mal ein bisschen was zu diesem Jahr im Sinne der Spielemessen. Wir haben es ja schon bei der Gamescom gesagt, dass die insgesamt tatsächlich wesentlich spektakulärer war als die E3. Und das lag nicht daran, dass die E3 dieses Jahr schlecht gewesen wäre, sondern es war einfach eine solide, gute E3. Aber die Gamescom war einfach dieses Jahr ganz fantastisch und auch wesentlich besser als die letzten Jahre. Und man muss auch sagen, dass tatsächlich die TGS natürlich auch eingefärbt ein bisschen davon, dass halt eben einfach Final Fantasy 15 jetzt das erste Mal groß zu sehen war. Aber auch allgemein war die TGS tatsächlich auch dieses Jahr, auch für den westlichen Markt, finde ich, durchaus eine wesentlich bessere Messe, als es zum Beispiel letztes Jahr war. Und insgesamt muss man sagen, dass vielleicht sogar tatsächlich dieses Jahr, obwohl wir eine gute E3 hatten, sowohl Gamescom als auch TGS ein bisschen spannender und cooler sogar noch waren als die E3. Und das ist tatsächlich irgendwie so eine Art, ich meine, das könnte natürlich jetzt einfach mal eine Ausnahme sein, es könnte aber auch einen gewissen Wandel abzeichnen. Ich habe ja das Gefühl, dass bei der Gamescom es in den nächsten Jahren eigentlich eher noch mehr als weniger werden würde. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Publisher verstanden haben, dass man, wenn man eben große, relevante, für die Gamer relevante News und Ankündigungen hat, dass man die tatsächlich sehr gut auf der Gamescom unterbringen kann, wo einfach eben super viele Gamer da sind, wesentlich mehr als auf allen anderen Messen, dass man dann diese Plattform eben auch nutzt. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch mehr werden. Und auch die TGS, die sich tatsächlich ein bisschen mehr auch vielleicht in Richtung Westen orientieren scheint, so ein bisschen, ist schwer zu sagen. Also zumindest hat man das Gefühl, zumindest catern sie auch ein bisschen in Richtung Westen und haben mittlerweile auf dem Schirm, dass der Westen die Messe verfolgt. Und das finde ich, ist ehrlich gesagt ein wichtiger und cooler Schritt. Und das könnte ja im Normalfall eigentlich auch bedeuten, dass sie halt im nächsten Jahr das auch so weiterführen werden. Das fängt mit solchen Sachen an, wie zum Beispiel, dass fast alles Englisch untertitelt wird und so ein Kram schon gleich oder eben parallel übersetzt. Und dass sie einfach schon klar auch irgendwie in ihren Pressekonferenzen bei Ankündigungen und dergleichen auch in Trailern schon mit im Kopf haben, dass es auch gleich im Westen mit gezeigt werden kann. Und das, finde ich, ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt aufs nächste Jahr, wie es da dann aussehen wird mit E3 Gamescom und der TGS. Also ich finde es an sich sehr, sehr cool, dass eben diese beiden Messen langsam größer und relevanter werden und eben es nicht nur die einzig und allein die E3 ist, die da irgendwie so der Platzhirsch ist und alles andere ist eher relativ egal und irrelevant. Finde ich cool auf jeden Fall. Und insgesamt tatsächlich einfach eine sehr spannende und coole TGS. Ich muss sagen, was natürlich ein bisschen antiklimaktisch ist leider, ist immer noch, dass die Sony-Pressekonferenz pre-TGS einfach anderthalb Wochen vorher ist oder so. Ja. Das nimmt natürlich so dem Ganzen so ein bisschen das Momentum, wenn man dann eben noch anderthalb Wochen auf die eigentliche Messe wartet. Aber ansonsten, coole TGS. Andererseits gewesen. Muss man natürlich auch da sagen, vielleicht hat Sony es da auch gut gemacht, weil in dem ganzen Final Fantasy 15 Blowout wäre das auch alles untergegangen. Stimmt wahrscheinlich, ja. Das stimmt, ja. Aber was ich auch sagen würde, ist einfach, ich glaube, es ist natürlich schwierig zu sagen nach einer TGS, aber dass man vielleicht auch das Gefühl hat, dass die großen japanischen Publisher und Entwickler, die eben auch noch für die Konsolen entwickeln, das Gefühl haben, wir können uns selbst nicht mehr allein durch den japanischen Markt stützen, sondern wir brauchen auch den Westen, weil der Westen momentan eine Install-Base von Next-Gen-Konsolen hat, die in Japan nicht erreicht werden kann. Dementsprechend dann auch sozusagen zwar auf der Konsole bleiben, aber halt auch immer im Kopf haben, dass auch die westliche Basis dann mit wichtig ist für uns. Und ich muss auch sagen, diese TGS hat mir in dem Sinne extrem gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nochmal, das ist wie TGS vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren. TGS aus sehr guten Zeiten damals noch, wo du das Gefühl hast, jeder von den großen Publishern hat mindestens 1, 2 richtig große Projekte da mit im Gepäck. wenn ich mir anschaue, was Japan nächstes Jahr mehr oder weniger erwarten kann, was JRPGs angeht, was Action-Titel angeht oder generell größere Titel, jetzt wo auch Final Fantasy 15 plötzlich wieder mit an Bord ist, MGS5, Bloodborne, Persona 5, habe ich das Gefühl, dass es jetzt nochmal so ein Versuch, nochmal den Konsolenmarkt in Japan zu pushen. Und ich glaube, eine bessere Ausgangsposition momentan können sie nicht haben. Also jetzt so im Kollektiv habe ich diesmal wirklich das Gefühl gehabt, okay, da kommt jetzt nochmal eine richtige Welle. Ich glaube, dass das ja für den japanischen Markt und auch für uns Spieler, die sich für japanische Spiele interessieren, eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen sein kann, diese TGS. Ja, definitiv, das muss ich auch sagen. Dann würde ich sagen, beenden wir damit die News-Sektion. Wir haben sie halbwegs kurz gehalten, so kurz es ging, habe ich das Gefühl. Und dann gehen wir jetzt in das nächste Riesenthema, das vielleicht auch hoffentlich nicht ganz so ewig dauert. Gamergate. Für alle, die es noch gar nicht mitgekriegt haben, keine Sorge, wir werden es jetzt am Anfang bevor wir in die Diskussion einsteigen, einmal komplett zusammenfassen. Joe wird einmal einen Überblick geben über das, was eigentlich letztendlich wirklich rein chronologisch passiert ist. Das kann ich jetzt schon sagen. Nein, es ist definitiv nicht wenig, es ist einiges passiert. Wir werden das großteilig erstmal unkommentiert lassen. Joe wird erstmal einen Überblick, wie gesagt, geben bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich bevor die Gaming-Presse sich quasi einschaltet. Das ist einfach ein relativ guter Zeitpunkt, um einmal ganz kurz nochmal zu resümieren, was in der Debatte bis zu dem Zeitpunkt gelaufen ist. Vielleicht um einfach ein bisschen unsere Meinung dazu zu sagen. Das ist allerdings sowieso nicht wirklich der Hauptfokus irgendwie, warum wir das machen. Unsere Meinung zu der Debatte ist eigentlich eher zweitrangig und wird auch quasi in dem Moment einfach nur so ein bisschen ja am Rande geäußert. Grundlegend geht es uns wirklich um die Debatte an sich. Dann werden wir das Ganze nämlich fortsetzen bis zum jetzigen Zeitpunkt quasi, wo jetzt quasi der Stand ist. Als sich dann eben die Spielepresse eingeschaltet hat, hat sich plötzlich alles nochmal ein ganzes Stück verändert und wollen, glaube ich, einfach mal ein Stück weit über die Art und Weise reden, wie eben hier daran exemplarisch vielleicht auch zu sehen ist, wie innerhalb der Gaming-Industrie und auch mit der Presse diskutiert wird, auch eben mit den Fans. Was das über den Spielejournalismus vielleicht auch ein Stück weit aussagt und über die Gaming-Industrie an sich. Es wird ein bisschen was über Sexismus dabei sein, es wird ein bisschen was über Social Justice Warriors dabei sein. Also da, ja, es gibt 1000 Fässer, die in dieser Diskussion geöffnet und nie wieder richtig geschlossen werden. Es ist ein ziemlicher Clusterfuck. Es ist super durcheinander. 1000 Themen, die angesprochen werden. 1000 Dinge, auf die man vielleicht auch eingehen muss. Und wir werden uns alle Mühe geben, das einigermaßen hinzukriegen. Grundlegend muss man einfach sagen, glaube ich, dass wir beiden sehr, sehr enttäuscht von der Diskussion an sich waren und dass das auch der Grund ist, warum wir uns jetzt da überhaupt so äußern. Wir wollten sie am Anfang komplett ignorieren. Mittlerweile haben wir das Gefühl, wir werden gerne doch was dazu sagen, wie diese Diskussion gelaufen ist. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir vielleicht einfach mal los und du versuchst mal in ja halbwegs knappen Worten, auch wenn das wirklich fast nicht möglich ist, so ein bisschen zusammenzufassen, was überhaupt gelaufen ist während der ganzen Debatte. Ich meine, selbst die Leute, die es vielleicht ein bisschen verfolgt haben nebenher, haben vielleicht auch nicht wirklich alles mitgekriegt. Steigen wir dadurch vielleicht einfach mal ein. Ja, ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, alles mitzubekommen, weil wie du schon gesagt hast, ich glaube, der Begriff Clusterfuck beschreibt das ganze Szenario extrem gut. Um einfach mal mit dem Anfang zu beginnen, das Ganze ist überhaupt gestartet, nachdem der Ex-Freund von einer Indie-Entwicklerin namens Zoe Quinn, die ein Indie-Spiel namens Depression Quest entwickelt hat, einen Blogpost verfasst hat, in dem er ihr vorwirft, dass sie ihn betrogen hat, was ja an sich jetzt erstmal keine spektakuläre Nachricht ist an sich, aber dass er ihr dann auch vorwirft, dass sie nicht nur mit irgendjemandem betrogen hat, sondern anscheinend auch mit Leuten aus der Videospielindustrie und aus der Videospielpresse und dann der Vorwurf eben aufkam, dass sie es getan hat, um Publicity für ihr Indie-Spiel zu bekommen. Da ging dann eigentlich diese ganze Kontroverse los, dass eben Leute dann die Zoe Quinn deswegen im Internet fertig gemacht haben. Darunter waren mit Sicherheit Leute, die mit frauenfeindlichem Hintergrund deswegen begonnen haben. Es gab aber auch da schon Leute, die das Fass aufgemacht haben, dass es hierbei sich mal wieder um um fehlende journalistische Integrität handelt, was sich eigentlich nur sozusagen von der Doritos-Gate-Affäre damals, die wir damals auch mal aufgegriffen haben im Podcast mit Geoff Keighley, der mit Doritos da in diesem einen Raum sitzt und so weiter und diese Episode zwischen, wie sieht es eigentlich aus mit Videospielpresse und Videospielindustrie, eben damals auch schon aufgeworfen wurde und dementsprechend auch da schon, sag ich mal, diese ganze Diskussion eigentlich um zwei verschiedene Dinge ging, zum einen um Sexismus und Frauen in Videospielen und zum anderen eben um journalistische Integrität. Und zunächst war es dann auch so, dass es sich erstmal wirklich um diesen kleinen Schauplatz dann beschränkt hat. Große Videospielseiten haben gar nicht darüber berichtet, wegen der delikaten und auch persönlichen Angelegenheit, die es ja auch an sich eigentlich war. Was aber nur dazu geführt hat, dass eigentlich dann die Kritiker von ihr dann auch nur gesagt haben, die Presse steckt ja mit drin und sie wollen diese Sache jetzt absichtlich zensieren und das gar nicht erstmal groß werden lassen, weil sie sind ja selbst anscheinend davon betroffen. Also da wurden jetzt auch schon, da fing es auch schon mal an mit Verschwörungstheorien und so weiter. Und wie das Internet nun mal ist, wenn sie sich erstmal ein Opfer gefunden hat, dann werden die Leute auch immer weitere Sachen versuchen herauszufinden, um eben bestimmte Leute noch mehr angreifen zu können. Und nun mal, es ist nun mal so gewesen, dass Zoe Quinn nicht, sag ich mal, ein neues Gesicht war, wenn es um solche Geschichten ging. Sie ist nämlich schon mal in dem Sinne negativ bei einigen Kritikern aufgefallen, im Sinne davon, dass sie einen Streit mit einer Organisation, die sich The Young Fine Capitalist nennt, auf Twitter ausgetragen hat, öffentlich, um kurz so als Background, The Young Fine Capitalist ist eine Gruppe von Feministen, die ein Projekt gestartet haben, wonach sie gesagt haben, wir wollen, dass Frauen wir haben das Gefühl, es gibt zu wenig Frauen, die Videospiele designen oder Ideen für Videospiele haben und einfach keine Videospiele entwickeln. Und wir möchten einfach Frauen die Gelegenheit geben, Ideen für Videospiele einfach wahrzumachen. Also sie haben Frauen dazu aufgerufen, Konzepte für ein Videospiel sozusagen zu erstellen, also ohne groß das jetzt selbst zu coden oder sonst was, nur einfach nur ein Konzept zu entwickeln, das einzureichen und in einer Indiegogo-Kampagne könnten die Backer dann darüber abstimmen, welches Projekt sozusagen am ehesten dann wirklich realisiert werden soll und das soll dann eben von hauptsächlich weiblichen Entwicklern dann eben fertiggestellt werden. Das heißt, die Aufgabe dieser Frau wäre nur gewesen, eine Idee einzugeben. Conceptual Work halt. Und so Quinn hat sich dann darüber aufgeregt, dass das ja gar nicht sein kann, dass man da Frauen sozusagen missbraucht dafür. Sie werden nicht bezahlt für diesen Job, den sie dafür die machen und damit würden sie es Frauen nur noch schwerer machen, in der Videospielwelt wirklich Fuß zu fassen, wenn Frauen schon nur sozusagen so behandelt werden, wenn sie ihren Beitrag leisten und TYFC, ich weiß nicht, wie ich sie abkürzen soll, das klingt auf Deutsch total komisch. Jedenfalls die Gruppe hat dann versucht, sich zu verteidigen, gesagt, ja, aber nee, die machen ja nur Concept-Dings, muss ja nicht wirklich Arbeit und blablablub. Jedenfalls hat es dann damit geendet, dass dann die Seite irgendwann von denen irgendwann down war nach einem DDoS-Angriff und Quinn sich dann auf Twitter darüber öffentlich lustig gemacht hat und wörtlich getweetet, oh, es gab da einen versehentlichen DDoS-Angriff auf diese Seite. Ja. Was dann das Gefühl, dass manche Leute denken, dass sie vielleicht nicht selbst dafür verantwortlich war, aber zumindest ihre Finger mit dem Spiel hatte und andere Menschen dann dazu aufgefordert, das zu tun. Also einer der Typen von dieser Gruppe, dessen Name und Adresse wurde im Zuge dieses DDoS-Angriffs auch noch veröffentlicht. Also er wurde gehoaxt sozusagen und der wurde dann richtig sauer und hat dann auf Reddit angefangen, dann riesigen einen richtigen Rant darüber zu verfassen. Und deswegen sind die Leute dann erst darauf aufgesprungen und daraufhin kamen dann noch andere Indie-Entwickler dann plötzlich in diese Debatte mit rein, unter anderem auch der allseits bekannte Phil Fish, der versucht hat, so Quinn zu verteidigen und dabei aber öffentlich auf Twitter eine große Menge von Leuten einfach beleidigt hat und wie so seine Art ist. Daraufhin wurde auch er gehackt, nämlich seine Webseite und sein Twitter. Daraufhin hat er gesagt, ich bin fertig mit euch allen, ihr seid alles Arschlöcher, ich verkaufe meine Anteile an Polyton, also an der Videospielentwicklerfirma, die er eben an der er tätig ist, und die FES-IP, die verkauft er jetzt, er möchte nichts mehr damit zu tun haben, er ist jetzt raus aus dieser ganzen Sache. Mhm. Als Gegenmaßnahme ist es dann eben dazu gekommen, dass die Indiegogo-Kampagne von TYFC, die damals noch lief, gehackt wurde ebenfalls. Die Konsequenz war, dass alle bisher gesammelten Gelder dadurch futsch waren und die Hacker, die die Seite gehackt haben, haben dann in der Kampagne noch eine Nachricht an das V-Board von 4chan verfasst. Also ihr merkt schon, es wird immer verrückter und geht immer noch weiter. Und sie schreiben eine Message an V, in der sie sagen, es ist schreckliches, was V mit so Quinn und anderen Indie-Developers macht und auch wie ihr Bild zu Frauen ist und so weiter. Sie sollen auf jeden Fall damit aufhören, das ist richtig scheiß, was sie machen, blablabla. So, plötzlich hat sich V, und wir wissen alle, ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit 4chan auskennt, aber 4chan ist auf jeden Fall nichts, was sich das einfach so gefallen lässt. Und deswegen hat V dann sich aufgemacht und TYFC dann unterstützt. Sie haben dabei geholfen, die ganze Kampagne wieder zum Laufen zu bringen. Sie haben eine neue Indiegogo-Kampagne dann gestartet und V hat dann versucht, dann Gelder zusammenzusammeln und haben dann insgesamt auch $17,000 dann zusammen gespendet an diese Kampagne. Und da sie so viel sozusagen gespendet haben, es gab eben bestimmte Backer, Oder, wie sagt man dazu? Also Backer Tiers, also als Backer Rewards. Und ab $5,000 konnte man dann einen Vibe oder einen eigenen Charakter erstellen, der es dann ins fertige Spiel, je nachdem welches Spiel am Ende rauskommt, eben schaffen sollte. Und dann ging es natürlich los. Okay, 4chan hat jetzt die Gelegenheit, beziehungsweise V hat jetzt die Gelegenheit, einen Charakter zu machen. Was könnten sie jetzt machen? Und viele haben gesagt, naja, wir machen einfach einen ganz normalen weiblichen Charakter, weil das genau das ist, was viele Kritiker nicht von uns erwarten. Mhm. Und letztendlich ist dadurch Vivian James entstanden, eine Anspielung auf Videogames, wie Videospiele auf 4chan anscheinend genannt werden, die wirklich einfach wie ein ganz normales Mädel aussieht, das einfach gerne Videospiele spielt. Womit sie sozusagen zeigen wollen, zum einen war das so ein kleiner Pun gegen alle Leute, die gesagt haben, okay, V ist einfach nur, keine Ahnung, eine Ansammlung von weißen Männern, die gegen alles sind, was nicht weiße Männer sind. Und dementsprechend dann auch sozusagen der einen Seite, nämlich die Seite, die gesagt hat, okay, ihr seid alle frauenfeindlich, ihm keine neue Munition geben wollte. Was aber trotzdem dann irgendwie dann daran geendet, dass dann viele feministische Kritiker dann angefangen haben, TYFC über Twitter dann anzumucken, wie es sein kann, dass sie gemeinsame Sachen mit 4chan machen. 4chan ist ja die Kathedrale der Frauenfeindlichkeit und so weiter. Und TYFC hat gesagt, naja, ich weiß nicht, aber sie spenden halt super viel Geld und das Geld ist für eine sehr gute Sache, wie ihr wahrscheinlich auch findet. Und uns ist in dem Moment erstmal egal, von wem es kommt. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass V jetzt an sich dass alle, die jetzt da gespendet haben, an sich frauenfeindlich sind und alle nur, sag ich mal, sich einen Spaß erlauben wollen. Auch wenn es mir sicher Leute gab, die das getan haben. Das muss man dazu immer wieder sagen. Und das war eben diese Episode. Und dann zur gleichen Zeit natürlich, blöderweise, also es musste wahrscheinlich einfach so kommen, hat dann Anita Sarkeesian, die wir vielleicht alle kennen, die ja ihre Videoreihe hat zu generell Sexismus in Videospielen. Sie hatte ihre Videos zu Frauen als Damsel in Distress und jetzt auch als, ich weiß nicht, wie das Neues hieß, Frauen als Accessoire oder als, ich weiß nicht mehr, Gewalt gegen Frauen in Videospielen. Eins von denen war es auf jeden Fall, die neueste Folge. Die kam dann eben dann raus und es gab natürlich wie immer, also wahrscheinlich bei jeder Folge, die da rauskam, hat Anita Sarkeesian auch Mord- und Vergewaltigungsdrohungen gekriegt. Zumindest war es in der Zeit natürlich noch dann sehr viel größer, weil das Ganze natürlich sehr stark aufgeladen war, was jetzt Sexismus und Frauen im Videospielen eben angeht. Und beide, also so Quinn und Anita Sarkeesian, haben dann gleichzeitig beide sehr viele Mord- und Vergewaltigungsdrohungen gekriegt. Anita Sarkeesian musste vorübergehend sogar ihr Haus verlassen. Und wir waren an einem Punkt angelangt, wenn man jetzt sozusagen mal kurz so ein Zwischenfazit zieht. Es gab eine private Sache, die plötzlich öffentlich geworden ist. Die Leute schmeißen sich drauf. Es gab Leute, die haben das getan, weil sie frauenfeindlich sind, weil sie, nur weil Zoe Quinn eine Frau war, eben auf die Sache aufgesprungen sind. Manche Leute haben das völlig unabhängig davon gemacht, ob Zoe Quinn eine Frau war oder nicht und haben sich eher darüber echauffiert, dass es anscheinend möglicherweise Verbindungen zwischen Indie-Entwicklern und Presse gab und dementsprechend sozusagen journalistische Integrität verletzt wurde. Und man muss aber auch dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt es noch so war, dass definitiv die Sexismus-Debatte sehr viel dominanter war. Also eigentlich ging es der ganzen Sache dann meistens dann darum, dass vor allem natürlich feministische Spieler oder auch Feministen an sich dann natürlich vielen Leuten vorgehabt, diese Hate-Kampagne gestartet haben, dass ihr das ist ja schrecklich, was ihr da macht, ihr könnt doch nicht einfach Leute harassen und so weiter und die andere Seite eben gesagt hat, ihr versucht jetzt, also sozusagen, dass sie sagen, okay, ihr versucht das nur über die journalistische Integrität sozusagen zu verdecken, dass ihr an sich frauenfeindlich seid, während die Leute, die gesagt haben, wir regen uns darüber auf, weil es sich um Verletzung von journalistischer Integrität handelt, sagen, naja, ihr versucht das nur ganz auf die Sexismus-Schiene zu heben, weil ihr nicht wollt, dass wir das dass wir über die Wahrheit eigentlich darüber reden. Ja. Also beide Seiten reden dazu in dem Sinne schon aneinander vorbei, aber in dem Moment war es immer noch so, es ging meistens dann vor allem doch immer noch um Sexismus und die Videospielpresse hält sich komplett raus. Ja. Was meiner Meinung nach genau das Richtige war, was sie getan haben, sich komplett rauszuhalten. Absolut. Ich weiß, ob du einen kurzen Satz dazu sagen willst. Also ich würde mich da letztendlich quasi ein Stück weit anschließen. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch das Gefühl, dass es total richtig war, dass die Gamingpresse sich da komplett rausgehalten hat. Die erste Begründung, die geliefert wurde, hatte nichts damit zu tun, dass sie gesagt haben, naja, wir sind anscheinend persönlich betroffen, was ja durchaus auch eine Reaktion hätte sein können oder eben, ne, einfach zu sagen, ja, anscheinend gibt es da Leute innerhalb der Gaming-Presse, die da involviert sind, auch wenn andere News-Outlets sich quasi so äußern und sagen, naja, wir halten uns deswegen da raus. Und sie haben schlicht und ergreifend gesagt, das ist erstmal im Grunde genommen, weil ja der Auslöser eben immer noch die Beziehung von Zoe Quinn zu ihrem Freund waren. Im Nachhinein hat sich anscheinend auch herausgestellt, dass eben diese Angriffe quasi, die er da in seinem Blogpost gepostet hat, auch wahrscheinlich Unsinn waren. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich einfach nur ein, sagen wir jetzt mal, messy Breakup, was die beiden irgendwie abgezogen haben. Aber die Gaming-Presse hat ganz klipp und klar gesagt, das sind halt private Dinge und da haben wir nichts zu suchen. Darüber schreiben wir nicht. Warum sollten wir darüber schreiben? Das geht uns gar nichts an. Und das ist grundlegend auf jeden Fall schon mal der richtige Ansatz, muss ich auch sagen. Man wird dann im Nachhinein jetzt gleich noch merken, dass sie sich dann im Anschluss daran aber nicht wirklich gerade mit Ruhm bekleckert haben, aber da kommen wir dann wie gesagt gleich zu. Grundlegend muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich auch immer noch eine relativ... Ich meine, es fing langsam an, sich zu radikalisieren, es fing langsam an, politischer zu werden, zu instrumentalisieren, aber trotzdem hatte ich zu dem Zeitpunkt immer noch das Gefühl, auch wenn ich persönlich schon aus der Debatte raus war, und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Erklärung, die wir kurz einschieben können, warum wir uns eigentlich nicht groß dazu äußern wollten überhaupt, ist, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, dass es eine ganz interessante Debatte werden könnte, weil eben nicht so wahnsinnig oft über solche großen Themen diskutiert wird und vor allem auch nicht so breit gefächert, weil ich das Gefühl hatte schon, dass es durchaus einige Leute innerhalb der Videospielwelt erreicht und dass man deswegen vielleicht auch eine relativ, ja, umfassende Diskussion haben könnte. Aber ich habe da schon relativ früh das Gefühl gehabt, das driftet jetzt schon sehr, sehr, sehr in Pauschalisierungen und sehr allgemeine Meinungen irgendwie ab. Es hat schon sehr schnell so eine Art Stammtischcharakter gehabt, wo einfach nur noch mit sehr, sehr platten Floskeln um sich geworfen wurde. Deswegen war ich eigentlich da schon längst raus zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem muss man da noch sagen, hatte das da immer noch... Naja gut, ich meine eigentlich, es fing gerade an, auf jeden Fall komplett aus dem Ruder zu laufen da. Und das ist ja schon fast bemerkenswert, wenn man sieht, was da vorher alles schon passiert ist. Die ganze 4chan-Aktion, muss ich sagen, fand ich super lustig, ehrlich gesagt. Man kann dazu sagen, was man will. Ich bin nie in meinem Leben auf... Doch, ich war letztes Mal auf 4chan, um mir anzugucken, was überhaupt ist. Aber an sich habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Ich kannte das, ich kenne das als Begriff, aber war noch nie auf der Website gewesen. Habe auch noch nicht so ganz genau verstanden, was das eigentlich letztendlich ist. Das ist ein Imagesport. Also... Ja, es ist einfach ein Imagesport, ne? Aber es ist schon wie so eine Art Forum. Es ist sozusagen an sich so eine Art Forum, wo viele Leute halt eigentlich Bilder posten und diese Buchstaben beschreiben einfach bestimmte, falls Leute, die wirklich nichts von 4chan wissen, beschreiben bestimmte Areale. Also V steht für Videogames, es gibt dann noch, keine Ahnung, A steht für Anime und es gibt super viele sozusagen Unterforen, in denen dann normalerweise bestimmte Arten von Bildern gepostet werden, aber Leute können dazu auch was schreiben und dementsprechend ist 4chan auch eigentlich eine Art Forum, ja. Genau, also soweit, das habe ich jetzt auch verstanden, zum Beispiel, also mit den Videogames slash V ist halt eben, bringt dich direkt in den Videogame-Bereich und so, genau. Also soweit habe ich zumindest verstanden, verrückt, das ist komplett an mir vorbeigegangen, ist über Jahre hinweg, aber naja, auf jeden Fall fand ich dann die ganze Aktion, auch wie gesagt, wenn ich nicht irgendwie großer Fan von 4chan bin oder das, was ich bislang gehört habe, scheint ich tatsächlich sehr in eine Richtung zu gehen, aber trotzdem fand ich die Aktion ganz cool, gerade weil sie eben gesagt haben, ne, ich meine zum einen natürlich, um zu sticheln, aber zum anderen auch, um zu sagen, naja, vielleicht sind auch nicht alle von uns unter einen Teppich zu kehren und man kann nicht einfach sagen, naja, alle sind da pauschal einfach misogynistisch und einfach eklige Show wie Männer so ungefähr, sondern da gibt es vielleicht auch eine gewisse Differenzierung, wäre vielleicht schon nötig. Das fand ich eigentlich an sich ganz cool. Und letztendlich wirklich das Gefühl, dass wir uns dazu äußern müssten, hatte ich dann jetzt eigentlich erst bei dem, was danach kam. Trotzdem, glaube ich, müssen wir nachher vielleicht nochmal wirklich auf die Diskussion an sich eingehen. Klar. Das machen wir ganz am Ende, deswegen sage ich dir jetzt noch nichts zu. Der Ton der Diskussion und dergleichen, wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, sind so ein bisschen die Auslöser gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns da vielleicht doch zu äußern, eben gerade diesbezüglich. Richtig schlimm, glaube ich, wird es jetzt aber, oder finde ich persönlich, wird es jetzt aber tatsächlich erst mit dem, was jetzt danach kommt. Genau. Ja, haben jetzt gerade auch schon erwähnt, die Gaming-Presse hatte sich bis dahin sehr zurückgehalten. Eigentlich komplett rausgehalten fast, und, ja. Also bis auf so ein paar Kolumnen war nichts. Das hat sich aber schlagartig geändert, als dann eines Tages eben auf mehreren, auch größeren Webseiten, unter anderem Gamasutra, Destructoid, Kotaku, Rock and Paper Shotgun heißen die, glaube ich, gell? Ja, Rock Paper Shotgun. Plötzlich relativ zeitnah dann Artikel veröffentlicht wurden, die einen Abgesang auf das Gamertum und den Gamer an sich angestimmt haben. Allen voran ein Artikel von Gamasutra, von Lay Alexander. Ich möchte jetzt nicht auf jeden einzelnen dieser Artikel angehen, aber letztendlich der Grundtenor dieser Artikel war, dass die momentane Kontroverse zeige, dass eigentlich alle Gamer, sie benutzen dadurch immer den Begriff Gamer, eigentlich nur ein Haufen von frauenfeindlichen, sozial inkompetenten, männlichen, weißen Nerds ist. Ja. Denen ihr Spielzeug weggenommen wird und die nicht damit klarkommen, dass ihre Relevanz für die Industrie abnimmt und sie verwenden darin Gamer als Catch-All-Term für alle, die sozusagen alle Bösen innerhalb der Community, die es durchaus gibt, das möchte ich in dem Sinne überhaupt nicht bestreiten, was aber letztendlich nur zur Folge hat, dass jeder Mensch, der das liest, und ich würde einfach behaupten, viele Leute von uns, die ganz normal viele Videospiele spielen, bezeichnen sich als Gamer, ohne sich jetzt irgendwie auch gleichzeitig Teil, also ich weiß nicht, wir bezeichnen uns deswegen als Gamer, weil wir viele Videospiele spielen. Ich identifiziere da, also ich assoziiere damit keine bestimmten politischen Einstellungen, sozialen Einstellungen oder sonst irgendwas, sondern letztendlich, der Begriff Gamer ist das, was der Begriff Gamer an sich meiner Meinung nach zu bedeuten hat. Und ja. Viele Leute, die sich deswegen ein bisschen rausgehalten haben, fühlen sich plötzlich unfreiwillig in die Debatte mit einbezogen, inklusive mir. Das kann ich an dieser Stelle auch schon sagen. Und daraus wurde dann diese ganze Gamergate-Geschichte geboren. Also Gamergate war dann eben ein Hashtag auf Twitter, wo dann viele Leute oder auch viele, die sich als Gamer identifiziert haben, plötzlich sich mega angegriffen gefühlt haben, zu Recht auch, wie ich finde, weil die Artikel, die geschrieben wurden, waren alle extrem, also wie soll ich sagen, also übertrieben, sehr pauschalisiert einfach, ja. Sehr polemisch, hat einfach eine gesamte Gruppe einfach zusammengeschmissen und beleidigt. Ja. Muss man einfach so sagen. Und führte das so, dass die ganze Debatte komplett geschiftet ist, nämlich so eine Debatte zwischen der Gaming-Presse auf der einen Seite, die von manchen Gamern als Teil einer Social Justice Warriors-Bewegung gesehen wurde, indem sie das schreibt, und eben vielen Spielern, die sich plötzlich total vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Mhm. Und es ging dann natürlich vor allem dann darum, okay, jetzt plötzlich ging es dann wirklich komplett nur noch um journalistische Integrität, das ganze Misstrauen, was vielleicht auch sich all die Jahre aufgebaut hat, nicht nur in die Industrie, sondern auch in die Presse an sich, kam plötzlich raus. Leute haben sich auch darüber aufgeregt, dass es ja anscheinend viele auch dubiose Verbindungen nicht zwischen Presse, Publisher-Entwicklern gibt, nicht nur großen Publisher-Entwicklern, sondern auch eben zwischen Indie-Entwicklern. Da sind dann auch immer mehr Sachen rausgekommen, von wegen, dass dann manche Leute, also manche aus dem Spielejournalismus dann Spieleprojekte oder so andere ähnliche Sachen eben gebackt haben und dann auch darüber geschrieben haben, was auch viele gesagt haben, das darf ja eigentlich überhaupt nicht sein. Dass eben diese ganze Gamergate-Debatte dann auch in dem Sinne dann gelaufen ist, dass dann viele gesagt haben, wir müssen jetzt diese bestimmten Spieleseiten boykottieren. Ihr wisst schon, dass das eigentlich hauptsächlich Gamer sind, die das lesen. Ihr beleidigt jetzt gerade eure komplette Leserschaft. Obwohl dann manche sich dann also von den Seiten natürlich auch dann darum bemüht haben zu sagen, natürlich meinen wir damit nicht alle, der Schaden war damit längst angerichtet. Ja. In dem Moment, in dem sie einfach den Begriff Gamer benutzt haben, um eben alle da irgendwie in einen Haufen zu werfen. Und natürlich die Leute, die natürlich diese ganze innerhalb der Gamergate-Bewegung, die natürlich auch am Anfang vor allem aus frauenfeindlichen Gründen das Ganze angefangen haben, die waren natürlich froh drum, weil sie plötzlich sich dann inmitten dieser riesigen Masse aus ganz vielen verschiedenen Leuten auch verstecken konnten. Deswegen, und es letztendlich dann natürlich dann so war, dass genau das passiert, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass dann in der Debatte, wo dann als dann Leute versucht haben, das Ganze dann wieder auf die Sexismus-Ebene zu bringen, dass dann viele gesagt haben, naja, letztendlich seid ihr immer noch frauenfeindlich und ihr holt euch jetzt nur so ein Schild aus normalen Gamern hervor, dabei geht's immer noch um eure Frauenfeindlichkeit, während halt die Gegenseite wieder das Gegenteil behauptet. Ist dann mittlerweile auf dem Niveau angekommen war, wo eigentlich, keine Ahnung, also entweder man war für sie oder gegen sie, entweder wenn man dafür war, wurde man von einer Seite als Social Justice Warrior oder als White Knight bezeichnet, wenn man dagegen war, war man gleich sofort der frauenfeindlichste weiße Mann, den die Welt je gesehen hat. Ungefähr so lief die Debatte, warum lief die Debatte halt hauptsächlich auf Twitter, und 140 Zeichen sind halt bei weitem nicht genug, um eine eloquente Diskussion zu führen, um in dem Sinne zu sagen. Ja. Und das Ganze wurde dann noch irgendwann noch verrückter, weil als dann Leute, die überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hatten, also bestimmte, sage ich jetzt mal, berühmte Leute, konservative Promis, die eine starke politische Meinung vertreten, also vor allem konservative Meinung, die das Ganze dann mehr oder weniger kooptiert haben. Und obwohl sie nichts mit Videospielen zu tun haben, plötzlich gesagt haben, ja, daran sieht man ja, dass diese ganzen linken Ideen, blablabla. Also es wurde dann plötzlich dann sogar noch von einigen Elementen aus der normalen Politik, vor allem Amerika, dann sogar noch missbraucht für die ganze Sache. Ja. Und die ganze Debatte ist einfach in einem riesigen Clusterfuck verschwunden. Das ist so die kurze Version davon, ungefähr. Ja. Ja. Ja. Damit sind wir zumindest jetzt schon mal mit dem Überblick fertig, und ich finde, das ging doch alles einigermaßen flott sogar noch. Ich weiß nicht, wie viele Lobby, ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, was geht. Also falls nicht, ich wundert euch nicht, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um erst zu verstehen, was da jetzt eigentlich alles passiert ist. Es gibt auf jeden Fall zwei sehr, sehr schöne Übersichtsartikel, die Joe gefunden hat im Internet. Die werden wir auf jeden Fall noch posten. Das sind eben Blog-Einträge, der eine vom Forbes Magazine zum Beispiel, der mir durchaus gut gefallen hat. Auch da werden wir natürlich nochmal ein bisschen Disclaimer sagen. Das repräsentiert nicht unbedingt unsere Meinung, aber zumindest ist die Debatte sehr gut nachgezeichnet. Und dann steigen wir jetzt vielleicht einfach mal in unsere Debatte, in das ganze Ding ein, quasi, warum wir das Ganze jetzt gemacht haben. Wie ich schon gesagt hatte, eigentlich hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als vor dem ganzen Gamergate-Ding, bevor dieses Gamergate-Hashtag irgendwie komplett viral geworden ist, bevor sich hier die Gaming-Presse tatsächlich dann auch massiv, wie du schon gesagt hast, eben auf super vielen Plattformen mit sehr, sehr vielen gleichklingenden Artikeln geäußert hat. Bevor das alles passiert ist, hatte ich noch das Gefühl, eigentlich habe ich zu der Diskussion nichts beizutragen und möchte da eigentlich auch nicht groß drüber reden. Also für mich hat das tatsächlich auch so ein bisschen schon etwas davon, dass ich sagen wollte, ich möchte diese Diskussion quasi nicht auch noch ein Stück weit adeln, indem ich meine Meinung dazu sage. Nicht, dass ich in irgendeiner Form relevant wäre, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich für mich zumindest anerkenne, dass es eine wichtige Debatte ist, wenn ich etwas dazu sage, auch vor allem hier im Podcast. Und ich musste zu dem Zeitpunkt ganz ehrlich einfach sagen, mir war das scheißegal. Das ging nicht darum, und das will ich gleich vorweg schicken, dass mir die Diskussion an sich egal ist. Ich finde, wir müssen durchaus über Sexismus reden. Wir müssen durchaus über solche Themen reden, wie zum Beispiel die Verknüpfung von Videospielpresse und der Industrie. Und ich finde, es sind alles wichtige und interessante Themen, aber die Debatte hatte innerhalb sehr kurzer Zeit eine so abstrakte, so festgefahrene und vor allem auch eine so radikale... dogmatisch, ja, glaube ich, trifft es auch ein. Stimmt, dogmatisch, ja. So eine dogmatische... quasi Farbe angenommen, dass ich das Gefühl hatte, da will ich mich eigentlich gar nicht mehr zu äußern. Diese Debatte war innerhalb kürzester Zeit für mich komplett gestorben und irrelevant geworden. Sie hat sich selbst irrelevant gemacht. Diese ganze Radikalisierung, gerade beim Thema wie Sexismus, die kennen wir, die wird wahrscheinlich immer so laufen und das ist auch etwas, das man nicht unbedingt vermeiden kann. Und dadurch, dass es eben keine Debatte war, die jetzt ursprünglich wirklich mit Sexismus angefangen hatte, so dass man am Anfang zumindest vielleicht irgendwie bei so einer Debatte hätte erwarten können, dass es so einen Kern aus normalen, sagen wir jetzt mal, Beiträgen zum Thema gibt, die auch halbwegs neutral verfasst sind. Ich meine, diesen Status gab es ja nie, weil es von Anfang an sehr emotional aufgeladen war. Ich muss sagen, am Anfang einfach nur diese ganze Geschichte mit der Zoe Quinn, da hätte man vielleicht noch was zu sagen können. Wie gesagt, für mich war sie einfach sehr schnell einfach in sehr, sehr festgefahrene, radikale Meinungsäußerungen ausgeartet. Und es hat mich einfach nicht mehr interessiert. Also ich war raus. Ich habe gesagt, für mich persönlich ist das keine Art von Diskussion, die ich in irgendeiner Form interessant oder ne, in irgendeiner Form auch relevant finde. Ich habe das Gefühl, gerade dadurch sind die meisten Leute, die einen eher neutralen und damit vielleicht auch ein Stück weit objektiven, das ist natürlich immer in Anführungsstrich zu setzen, aber zumindest einen etwas entfernten Blick auf die ganze Diskussion haben. Diese Leute sind weg, die sind raus. Entweder haben die sich für eine Seite fest entschieden und sind mittlerweile einfach in so einem festgefahrenen Block, dass man da, glaube ich, keine große Diskussion mehr braucht, um festzustellen, dass diese Leute einfach raus sind aus einem halbwegs neutralen Diskussionsspektrum. Oder die Leute haben einfach aufgehört, sich dafür zu interessieren, so wie es quasi bei mir der Fall war. Das heißt also, ich war tatsächlich sehr, sehr, sehr anti dieser ganzen Diskussion gegenüber. Ich fand sie unnötig, ich fand sie blöd, ich fand sie überhaupt nicht in irgendeiner Form hilfreich für das Thema. Und habe mich eher darüber geärgert, habe mich aber dann rausgezogen und habe gesagt, ich höre mir das nicht mehr an. Du warst tatsächlich noch ein bisschen länger involviert in die ganze Sache. Du hast noch länger verfolgt. Ich habe irgendwann gesagt, ich ignoriere einfach einen Scheiß, der dazu kommt, weil es mir eigentlich egal ist. Und du hast das Ganze noch ein bisschen länger verfolgt. Und ich glaube tatsächlich, als dann diese ganze Gamergate-Geschichte aufkam, ich glaube, da haben wir dann spätestens beschlossen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir uns da vielleicht doch zu äußern. Und zwar einfach zur Diskussion an sich. Also ich habe es halt deswegen verfolgt. Ich meine, ich bin, glaube ich, von uns beiden derjenige, der viel aktiver ist in den ganzen sozialen Bereichen und so weiter. Und dementsprechend konnte ich mich dann auch irgendwann dem Ganzen auch nicht mehr wirklich entziehen. Ich fand es auch in dem Sinne interessant, als, sage ich jetzt mal, als Beobachter einfach zu sehen, wie dieser Clusterfuck völlig auseinandergeht, ungefähr. Wo ich gedacht habe, okay, jetzt sehe ich einfach mal, was jetzt passiert, wenn irgendwie, wie wenn aus einem, ja, aus einer Maus ein Elefant gemacht wird. Musste auch dazu sagen, ja, ich stimme dir genauso zu. Diese Debatte, also wenn man eine Debatte über Sexismus in Videospielen führt, die auf jeden Fall eine super wichtige Debatte ist, weil wir de facto Sexismus in Videospielen haben. Ja. Deswegen muss man darüber reden. Aber es ist immer die Frage, wie man darüber redet. Ich finde, wie du auch schon gesagt hast, durch diese recht schnelle Emotionalisierung, Radikalisierung, möglicherweise ist einfach dieses Thema auch so, dass es, wie du auch gesagt hast, nicht möglich ist, es ohne Emotionalität irgendwie richtig zu diskutieren. Aber ich habe zumindest noch das Gefühl gehabt, als Anita Sarkeesian damit angefangen hat mit ihrer Reihe zum Beispiel, dass es durchaus möglich war, noch in bestimmten Foren normal darüber zu diskutieren, ohne sofort, egal wie man es argumentiert hat, sofort in ein Extrem geschoben zu werden. Weil das ist genau das passiert in dieser Debatte, dass ich das Gefühl hatte am Anfang, es gab auch in dieser Debatte noch Leute, die versucht haben, eine sehr fundierte und, sag ich jetzt mal, moderate Stimme zu sein. Mhm. Aber natürlich, egal wie fundiert moderat du bist, du wirst immer irgendwie selbst vielleicht nur um Prozentpunkt in eine Richtung neigen. Und das natürlich sofort von einer Seite kommt, okay, du bist also auch nur einer von denen, die so und in dem Moment sind halt Moderate raus. Also wenn Moderate das Gefühl haben, du kannst nicht mal mehr sozusagen eine Art Tendenz vielleicht zeigen, aber trotzdem noch moderat, ohne irgendwie mit irgendwelchen Floskeln rumzuschmeißen, argumentieren und wirst trotzdem in eine Ecke geschmissen, dann brauchst du nicht mehr zu schreiben. Weil ja. Dann bist du einfach raus. Und das Gefühl hatte ich einfach aus. Ich habe gesagt, ich könnte jetzt auch was dazu schreiben, was meine Meinung ist, aber ich weiß ganz genau, was Leute dann aus meinem Post machen würden. Also lass ich es lieber gleich bleiben. Und es ist traurig. Also wir viele haben auch gesagt, das ist die war eine der schwersten Wochen, die wir in der Videospielindustrie hatten. Und ich stimme da auch völlig zu, weil es ist traurig, dass aus so einer Geschichte, das muss ich ja in dem Sinne aussagen, diese ganze Zoe Quinn-Geschichte, was daraus geworden ist. Also es gab auf jeden Fall in dem Sinne Opfer. Es sind ein paar, anscheinend auch ein paar Frauen eben aus der Industrie rausgegangen als Folge dessen. Es ist super viel Schaden angerichtet worden, nicht nur bei der einen Seite, sondern auch bei der anderen Seite. Es gab anscheinend dann auch gemäßigte Stimmen, beziehungsweise Stimmen, die ein bisschen zu der anderen Seite geneigt haben, die dann irgendwie die Hoster, die sie dann runtergeschmissen haben und so weiter. Also es ist super viel Scheiß einfach passiert in diesen 7 Tagen. Und ja. Ich würde halt auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt, als es kein Gamergate war, habe ich auch das Gefühl, okay, das ist jetzt schon so ein Klassefuck, ist mir jetzt auch in dem Sinne egal, ich fühle mich zumindest nicht emotional involviert. Und bei Gamergate musste ich halt sagen, in dem Moment habe ich gesagt, ich lese diesen Artikel und ich weiß natürlich schon, er meint wahrscheinlich nicht mich, aber... Das heißt wahrscheinlich, klar, er meint natürlich nicht aber dich. Aber wie kommt denn dazu, einfach einen Begriff sozusagen zu... Ja, mehr oder weniger, weiß nicht. Ja, auch zu instrumentalisieren. Ja, der überhaupt nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Also, mir ist schon klar, dass es eine Debatte war, die vor allem natürlich auch in Gamer-Kreisen geführt wurde, weil es, wenn man, sag ich mal, vor allem die Leute, die natürlich sich vielleicht am ehesten als Gamer identifizieren, sind die Leute, die im Social Media aktiv sind, die in Foren schreiben, die eben in so einer Debatte erst überhaupt mit eintreten, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, die ganze, sag ich mal, normale Masse an Videospielern, die es da gibt, die hat keine Ahnung, dass das passiert ist. Also die Sache ist natürlich jetzt in diesem Bereich so groß, aber an sich ist es auch eine recht kleine Sache. Aber trotzdem wird dann von der Gaming-Presse dann ein Rundumschlag plötzlich mal einfach aus dem Nichts heraus und gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach ungefähr alle Klischees, die wir für Nerds und Gamer eben haben, jetzt einmal raushauen und einfach richtig schön Rabatz machen. Ja, vor allem das große Problem, was ich damit habe, sind eigentlich zwei. Also zum einen ist es so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Gaming-Presse zwar am Anfang schon ein Stück weit der Fokus war, dass sich aber die Diskussion in eine etwas andere Richtung entwickelt hatte. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Gaming-Presse das Zentrum aller Kritik war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es tatsächlich so war, dass man sagen müsste, die Gaming-Presse war Auslöser und irgendwie quasi das Zentrum der Diskussion. Es ging nicht nur rein darum, quasi wie die Gaming-Presse darauf reagiert. Ich meine, die ganze Sache, wie die mit Zoe Quinn vorausging und die ganze Diskussion über Sexismus, wo ich das Gefühl hatte, das war die eigentlich emotional aufgeladene Diskussion, das war letztendlich der Inbegriff dieses ganzen Problems. Und plötzlich drängt sich ein Stück weit fast auch Aufmerksamkeitszeichen, hatte ich schon das Gefühl, die Gaming-Presse wieder in den Vordergrund, obwohl das überhaupt nicht ihr Platz ist, und verspielt all die Lorbeeren, die sie bei zumindest mir, und ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, die sie wahrscheinlich bei einigen Gamern verdient haben, damit, dass sie sich zu dem ganzen Scheiß nicht geäußert haben. Denn ich glaube, jeder normale und moderate Mensch wird festgestellt haben, dass das keine richtige Diskussion war. Dass das reines Matschbewerfen war. Und es war gut, dass zu dem Zeitpunkt die Gaming-Presse da drüber stand. Natürlich, das sind Profis. Die sollen zumindest so weit objektiv sein, wie sie es können. Und die sollen sich aus solchen Sachen raushalten. Das ist halt Name-Calling. Also ich meine, tut mir leid, da hat die Gaming-Presse nichts mit zu tun. Und bis zu dem Zeitpunkt hat sie sich komplett rausgelassen und plötzlich drängt sie sich. Und da gibt es ja viel Diskussion darüber, ob das abgesprochen war, ob das beabsichtigt war, ob das vielleicht auch reines Kalkül war, um eben doch ein bisschen was aus dieser großen News-Story zu machen, über die sie bislang nicht berichtet hatten, und eben Klickzahlen einzusammeln, indem sie jetzt nochmal einen richtigen Rundumschlag machen. Ist ja egal, warum es letztendlich der Fall war, aber plötzlich drängen sie sich in den Vordergrund und sind plötzlich wieder Zentrum der Diskussion und tun auch so, als ob es die ganze Zeit nur darum gegangen wäre, die Gaming-Presse anzugreifen und als ob sie jetzt deswegen das Recht hätten, zurückzuschlagen. Was sie meiner Meinung nach, also ich meine, natürlich davon abgesehen, sie hatten nie das Recht, so zu reagieren. Und auch nie einen wirklichen Grund dafür, finde ich. Aber vor allem ist das einfach eine Fehleinschätzung der ganzen Diskussion. Und zweitens geht es natürlich dann einfach schlicht und ergreifend darum, dass man natürlich dann, selbst wenn man sowas als Kolumne oder eben als reine Meinung des Editor-in-Chief oder sowas veröffentlicht, was ja viele gemacht haben, also nicht unbedingt als Sprachrohr für die ganze Seite, sondern eben einfach nur schlicht und ergreifend als eine Art Ansatzpunkt, um so ein bisschen quasi die Gaming-Presse mal wieder zu Wort kommen zu lassen, aber auf eine möglichst subjektive Art und Weise. Spätestens dann ist natürlich einfach sowieso alles verspielt, wenn sie anfangen, eben sich auf dasselbe Niveau hinabzubegeben. Zumal sie gerade als Gaming-Presse wissen sollten, dass eben die schweigende Mehrheit immer existiert in einer Diskussion und auch in diesem Fall, glaube ich, die meisten normalen Gamer, die sie eben sofort auch angegriffen haben, wie du es gerade schon gesagt hast, in dem Moment haben sie auch dich mit einbezogen, obwohl du mit der Diskussion nichts zu tun hattest, dass sie plötzlich einfach Leute angreifen, die zum einen ihre Kunden sind, und zum anderen eigentlich mit der Diskussion überhaupt gar nichts zu tun haben. Und vor allem auch nichts zu tun haben wollen. Und damit plötzlich einfach auch vielleicht die ganze Diskussion überschätzen. Ich muss auch sagen, dass jetzt zum Beispiel ein Artikel, den wir verlinken werden, der von Forbes hat mir ehrlich gesagt besonders gut gefallen, der sagt sehr viele richtige Sachen, aber trotzdem hatte ich am Ende immer noch das Gefühl, fällt der niemandem auf, dass diese ganze Diskussion wahrscheinlich großteilig irrelevant für die meisten der Gamer gewesen sein wird. Dass man jetzt ein größeres Ding draus macht, als es letztendlich leider realistisch eigentlich war. Ich meine, natürlich wünscht man sich eine gewisse Relevanz für seinen News-Output. Aber sind wir doch mal ehrlich, wie viele Leute lesen wirklich regelmäßig alle Artikel auf einer Seite? Du liest die Artikel zu Spielen, die dich interessieren. Darum geht es schließlich bei der Gaming-Presse. Und alles andere ist völlig irrelevant. Allein schon Meta-Artikel über die Gaming-Industrie an sich sind völlig irrelevant für die meisten Leser. Und ich meine, mit dem Fakt muss man einfach leben. Das werden die meisten Leute, die in der Gaming-Presse arbeiten, auch wissen. Hallo, ich weiß das sogar. Und ich habe nichts mit der Gaming-Presse an sich zu tun, außer dass ich hier so einen Podcast mache. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, die ganze Sache wurde auch endlos überschätzt einfach von Seiten der Gaming-Presse aus. Und dass du natürlich dann aber, wenn du das dann auf das Niveau dich herabbegibst und das auch noch so ein großes Ding draus machst, dass du dann natürlich plötzlich Leute auch ansprichst, wie du schon gesagt hast, die dann nichts vorher mit zu tun hatten und die wahrscheinlich auch die Debatte nicht verfolgt haben. Und wenn ich als 0815 Gamer, der sich nicht groß irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt, einfach nur am Rand mitkriege, es gibt sowas wie Gamergate und irgendeine Sexismusdebatte und plötzlich lese ich einen Artikel auf meiner Lieblingsseite, wo steht, du als Gamer, du bist das Problem. Du bist das Problem, du bist ein Arschloch, du bist ein Nerd, du bist ein Chauvinist, du kannst nicht mit Frauen reden, du hast Pickel und lebst im Keller, dann bin ich zu Recht empört, weil tut mir leid, das ist vor allem auch nochmal so ein Stereotyp, der gerade doch innerhalb der Industrie längst aufgeräumt gewesen sein müsste. Nur weil so ein paar Chauvinisten sich dazu äußern und sagen, Frauen sind scheiße, wir wollen sich nicht Videospielen haben und die scheiß Feministen mit ihrer bekackten Agenda, die interessiert mich nicht, warum können wir nicht einfach wieder wunderschöne Spiele nur für Männer haben? Das ist offensichtlich nur ein kleiner Teil dieser ganzen Szene. Als ob wir mehr Chauvinisten in der Gaming-Szene hätten als in jeder anderen Kultur oder Szene überhaupt. Dadurch, dass wir uns mittlerweile eigentlich im Mainstream eingefunden haben, kann man doch wohl wirklich niemandem mehr erzählen, dass es tatsächlich trotzdem alles nur noch irgendwelche sozial inkompetenten Nerds sind. Naja. Auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt, finde ich, das Ganze komplett eskaliert. Ich muss auch einfach sagen, dass ich davor auch schon, wie gesagt, raus war, dass es mich da schon sehr gestört hat, wie krass radikal das Ganze geworden ist, wie sehr festgefahren das war und wie sehr schnell Leute, die ich am Anfang recht moderat fand, plötzlich provoziert durch die andere Seite in dieses sehr extreme Spektrum gerutscht sind. Ich finde immer noch, dass es grundlegend richtig war, nicht zu berichten. Ich finde auch, dass diese ganze Sache, die zwischen Zoe Quinn und ihrem Freund gelaufen ist, uns überhaupt nichts angeht. Mir ist es persönlich auch scheißegal. Die Frau kann das größte Arschloch oder der größte Engel sein, es ist mir furzegal. Ich habe ihre Spiele nicht gespielt und selbst wenn sie spielen würde, habe ich nicht das Gefühl, dass es relevant ist. Der einzige Mensch, den ich tatsächlich so sehr nicht leiden kann, dass ich seine Spiele nicht spielen werde, ist Phil Fish. Und ich finde, das ist nicht nur begründet, sondern rechtens und alle sollten es halten. Ich möchte hier vielleicht auch nochmal öffentlich sagen, wann ist Phil Fish endlich weg aus der scheiß Videospielindustrie? Wie oft muss er noch ankündigen, dass er geht und wie oft mischt er sich dann noch ein? Phil Fish, niemand vermisst dich. Verschwinde einfach. Aber ansonsten würde ich niemals in irgendeiner Form das so spezifisch auf mich persönlich auch beziehen, dass ich da irgendwie so ein großes Ding draus machen würde. Zumal ich einfach nochmal so als kleinen Nebenkommentar doch sagen muss, dass ich eigentlich diese ganze Initiative von diesem The Young Capitalists relativ cool fand eigentlich. Also ich muss sagen, diese ganze Idee dahinter, dass man einfach Frauen an Videospielentwicklungen ein Stück weit ranführt, indem man ihm einfach eine relativ in dem Sinne einfache Aufgabe gibt, dass sie eben nicht viel von Videospielentwicklung verstehen müssen, um da mitzuarbeiten. Es geht um reine Konzeptarbeit, es geht um reines, ne, Story-Ideen und Ansätze, Charakter-Ideen und Ansätze. Also wirklich einfach, ne, die Leute so leicht wie möglich daran führen und dann ein professionelles Team, das eben auch aus Frauen besteht, einfach das Spiel entwickeln lässt. Ich finde, da ist nichts zu kritisieren dran und dass diese Frauen dafür nicht bezahlt werden. Ich finde, grundlegend kann man niemandem irgendwie vorwerfen, dass er Leute quasi umsonst arbeiten lässt, wenn die Leute es freiwillig tun. Keine dieser Frauen würde das zu gezwungen. Wenn die Frauen sagen, wir wollen gerne eine Konzeptidee einbringen und wir machen das freiwillig, weil wir es cool finden, dann lass sie das doch machen. Wie kann man das denn kritisieren? Damit nimmst du doch die Mündigkeit quasi der Frau weg, wenn du ihr sagst, du darfst es eigentlich nicht machen. Finde ich super selbstgefällig und doof, aber naja, das ist so auch die einzige Meinungsäußerung, die ich zu der Diskussion an sich, glaube ich, habe. Ja, also was ich halt im Gesamten sagen muss, halt, ich finde es halt super traurig in dem Sinne, weil ich ja auch vorhin schon darauf betont habe, diese Debatte um Sexismus ist super wichtig. Wir müssen sie unbedingt führen, meiner Meinung nach. Nicht nur in der Videospielwelt, sondern auch in allen anderen. Also bevor jetzt die ersten Leute wieder sagen, ja, aber in anderen Dings, da wird blablabla. Ja, auch in der Filmbranche müsste darüber mehr geredet werden. Aber das ist halt nun mal nicht unsere Branche. Wir reden genau, von Videospielen. Wir reden momentan von Videospielen. Ding. Und ich habe halt einfach das Gefühl, dass die Debatte, so wie sie jetzt gelaufen ist, diese Verhärtung von vorn, wo auch die Videospielpresse ihren Teil dazu beigetragen hat, indem sie viele Moderate plötzlich in eine Ecke gedrängt haben, die sie vielleicht gar nicht sein müsste oder gar nicht sein wollten. dass es jetzt künftig noch sehr viel schwieriger wird, über dieses Thema zu reden, weil jeder, also ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn wir jetzt neue Spiele haben und nur mal kurz nochmal, ich möchte nicht zu weit ausführen, aber nur mal kurz auf Final Fantasy einzugehen. Allein die Tatsache, dass ich dann doch ein paar Tweets lesen musste, dass allein die Tatsache, dass der Cast von Final Fantasy 15, also die Party, fast nur aus Männern besteht, dass jemand sagt, das ist sexistisch, muss ich ja wieder sagen, Leute verstehen mittlerweile, dadurch, dass die Debatte so auf Stammtischniveau angelangt ist, den Begriff Sexismus auch komplett falsch. Ein Spiel, das nur aus Männern besteht, ist noch nicht sexistisch, an sich. Allein diese Tatsache ist nicht sexistisch, Punkt. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, sind extrem empfindlich, was diese Sache angeht. Sobald irgendwie nur in irgendeiner Form Gender eine Rolle spielt, sind Leute sofort ganz vorsichtig, springen schnell auf eine bestimmte extreme Meinung auf, obwohl ich das Gefühl habe, das ist völlig inappropriate in dieser Situation. Und wird es extrem schwer machen, in Zukunft nochmal richtig gut über dieses Thema zu reden, was wir eigentlich tun müssten. Aber ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile fast verloren, zumindest für die nächste Zeit, weil bis, sag ich mal, die Nachwehen von diesem Ereignis weg sind, wird es nicht möglich sein, richtig darüber zu reden. Und wenn jetzt Anita Sarkeesian von mir aus jetzt noch gute Videos jetzt noch in der nächsten Zeit release, ist es trotzdem egal. Das wird auf, keine Ahnung, das wird erscheinen, es wird genau wieder den gleichen Backlash geben wie immer und vielleicht noch ein bisschen stärker. Und wir werden nicht vorankommen, irgendwie. Ja. Ich würde in dem Sinne sagen, um meine eigene Meinung überhaupt zu dieser ganzen Einstellung dieser Debatte zu sagen, dass ich ja schon in dem Sinne der Meinung bin, es gibt viele Vorwürfe und Verbesserungsvorschläge von der feministischen Seite, die ich definitiv unterstütze, wo ich auch sage, ja, das sehe ich genauso, das muss genauso sein und wir sollten diese Stimmen mehr hören und diese Stimmen sollten auch bis zur Industrie durchdringen und so weiter. Aber ich habe einfach das Gefühl habe, ja, ich weiß nicht, das wird einfach nicht mehr passieren in dem Moment. Alles wird einfach umgedreht, alles wird instrumentalisiert für die eine oder andere Seite. Es ist rein radikal. Wir haben einfach nicht mehr das. Die meisten Leute haben das Gefühl, Leute, die mit guten Beweggründen eben sagen, wir wollen unsere Industrie einfach besser, wir wollen unser Medium besser machen. Hallo, wollen wir nicht unser Medium besser machen? Werden trotzdem sofort in einer, sage ich jetzt mal, als Mitglied einer Gruppe sind, die eine ganz andere Agenda in Wirklichkeit noch verfolgen. Die wollen einfach nur, dass der ganze Spaß aus den Spielen rausgeht und alles Mögliche. Diese Narrative von beiden Seiten werden natürlich innerhalb dieser zwei Gruppen, die sie jetzt halt gebildet haben, natürlich noch viel weiter, sag ich mal, genährt und gedeihen da jetzt natürlich. Und wenn es erstmal soweit ist, ja dann, ciao. Also, sorry, aber da funktioniert einfach nichts mehr in dem Moment. Das stimmt definitiv, ja. Ich muss auch sagen, dass ich mich da 100% anschließen muss. Ich bin auch der Meinung, dass man, es ist sehr schwierig für mich wird, es nachzuvollziehen, wenn Leute das kritisieren, wenn es schlicht und ergreifend darum geht, einfach bessere Spiele zu machen. Das, was die meisten Leute im Sinn dieser Sexismusdebatte ja fordern, ist einfach schlicht und ergreifend eine differenziertere Darstellung von weiblichen Charakteren, mehr weibliche Charaktere, auch mehr weibliche Heldinnen und eben nicht diese Abziehbildchen. Und auch wenn das ein berechtigter Punkt ist, dass man sagt, naja, das gilt ja für viele Männer auch, dass die irgendwie Abziehbildchen wirken. Nichtsdestotrotz muss man doch sagen, das Ziel ist es, für uns bessere Narrative und bessere Charakterentwicklung in Videospielen zu schaffen. Ehrlich gesagt, finde ich es sehr, sehr schwierig. Ich meine, natürlich, es gibt Leute, die pauschal dagegen sind. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Leute sind einfach uninformiert und haben nicht wirklich eine differenzierte Meinung dazu, weil sie noch nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und einfach nur das nachplappern, was sie so einfach eben überall anders hören. Und entweder sind sie halt dafür oder dagegen, aber das repräsentiert nicht wirklich das, was ihre Meinung ist, weil sie eben noch keine richtige Meinung haben. Und in dem Moment bin ich auch da, würde ich auch immer sagen, naja, bessere Videospiele sind bessere Videospiele. Fertig. Ist mir scheißegal, warum das passiert, aber es ist super. Nur ganz kurz noch nebenher, bevor das verloren geht, auch zu der Anita Sarkeesian. Wir haben das ja auch schon mal angesprochen in dem einen oder anderen Podcast. Wir werden auch uns irgendwann nochmal mit dem Thema Sexismus wahrscheinlich einfach grundlegend auseinandersetzen müssen. Ich finde auch, obwohl man diese ganze Anita Sarkeesian Videos kritisieren kann und auch muss, finde ich, dass es grundlegend ganz fantastisch, dass sie sich eben diese Arbeit auf sich nimmt. Ich finde es außerdem auch sehr mutig. Ich finde es super, super erschreckend, dass es tatsächlich noch sowas gibt wie Death und Rape Threats gegen sie. Muss natürlich auch gleichzeitig sagen, das ist halt das Internet. Also, ne? Ein Stück weit muss man damit rechnen. Das macht es natürlich nicht besser oder ne? Nullifiziert es natürlich nicht, aber trotzdem ist es einfach so eine Sache, mit der ich quasi fast gerechnet hätte. Trotzdem gut, dass sie das tut und das, was ich kritisieren muss an ihren Videos, hat nichts mit der Grundidee zu tun, sondern eher mit der Ausführung und mit dem Inhalt. Also manchmal würde ich einfach sagen, wenn sie zum Beispiel ein Beispiel gibt, würde ich sagen, naja, mit dem Beispiel kann ich mich nicht ganz anfreunden oder sagen, naja, den Ansatz finde ich ein bisschen zu überspitzt. Aber das ist eben Diskussion und Kritik auf inhaltlichem Niveau und nicht an der Person, an der Idee, an den Videos überhaupt. Nur um das einfach nochmal gesagt zu haben, ich finde es auch ganz fantastisch und wichtig, dass eben da auf die Art und Weise vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr drüber geredet wird. Und genau das ist ja eben verloren gegangen, eben diese Art konstruktive Kritik, dass man sagt, man kann schon mit den Grundgedanken von jemandem übereinstimmen und trotzdem sagen, es gibt ein paar Dinge, die würde ich doch nicht trotzdem nicht so sehen. Was aber nicht bedeutet, dass du dann plötzlich wieder dann doch das Ganze komplett kritisierst. Also eben genau das ist meiner Meinung nach momentan komplett verloren gegangen, dass man eben nicht mehr das Gefühl hat, es ist eben nicht alles schwarz und weiß, wie das gerade dargestellt wird. Also nach dem Motto, entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Nein, das gibt's nicht. Also ich bin schon für das Ziel, aber auch nicht die Mittel, die ihr vielleicht verwendet und auch nicht in einer auf einem Level, was ihr euch jetzt gerade vorstellt. Also so einfach ist das Thema dann doch wieder nicht. Also da muss man auch schon wieder ein bisschen vorsehen, differenzieren. Ja, also ich habe ja schon gesagt, also ich finde das super traurig. Es ist einfach, ich stimme da jedem zu, der sagt, das war eine der traurigsten Wochen in der Videospielindustrie und Welt seit langem. Ja, definitiv, das muss ich auch sagen. Und gerade eben, wie gesagt, auch finde ich es noch mal ein Stück trauriger geworden, weil eben die Spieleindustrie und Presse sich plötzlich dann doch noch geäußert hat, obwohl sie vorher schon gesagt haben, wir lassen es. Und das Ganze dann ja, so vor allem hast du es ja eben, muss man sich halt fragen, ich meine, wenn man diese Seiten halt liest, okay, wir wissen, da ist irgendwas vorgefallen, das ist jetzt halt so im Raum. Schreibt jetzt aber nur so, weil es euer Job ist, oder ich meine, wenn ihr das, was ihr geschrieben habt, wirklich wahr findet, warum schreibt ihr, seid ihr auch noch Videospieljournalisten? Wenn ihr meint, dass euer ganzes Publikum nur aus hasswürdigen weißen Männern besteht, dann weiß ich nicht. Ja, dann hängt euren Job halt an den Nagel. Ja, stimmt schon. Dann denke ich, sind wir auch ungefähr vielleicht am Ende angekommen. Es ist ein super umfangreiches Thema. Ich könnte noch 10 Minuten was zu sagen. Ich glaube, insgesamt ist, glaube ich, unsere Einstellung und auch unsere Meinung zu dem Thema relativ klar geworden in den letzten, weiß ich nicht, der letzten Dreiviertelstunde, Stunde. Falls ihr euch dazu äußern wollt, seid herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Es ist, glaube ich, ein Thema, das uns irgendwie ein Stück weit alle vielleicht was angeht. Trotzdem durchaus nachvollziehbar, wenn ihr sagt, dicker Stinkefinger, mir ist das scheißegal. Ich bin Gamer und ich weiß, wer ich bin und ich brauche niemanden, der mir erzählt, ob ich ein Arsch bin oder nicht. Und ich habe meine eigene Meinung zu dem Thema. Super, finde ich gut, so unterstützenswert, so sehe ich es grundlegend auch. Und dann, ja, haben wir hoffentlich damit jetzt einfach das Kapitel abgeschlossen und können uns vielleicht in Zukunft, wenn das Ganze wieder ein bisschen sich beruhigt hat, vielleicht dann doch nochmal wieder eine etwas bessere, normalere und moderatere Debatte über das Thema führen, weil, wie wir schon oft gesagt haben, es ist durchaus wichtig, was da diskutiert wurde, nur die Art und Weise, wie es diskutiert wurde, war ganz, ganz schrecklich und völlig kontraproduktiv. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Hauptthemas angekommen und gehen über zu unseren Tasties, die ja immer noch kommen. Ich glaube, die wir auch schon lange nicht mehr hatten. Wo sagen, die wir nun schon lange nicht mehr hatten tatsächlich. Deswegen sind unsere Tasties auch tatsächlich so ein bisschen outdated vielleicht zum Teil. Meiner ist es auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, gewisse Dinge lassen sich ja einfach immer empfehlen. Wolltest du den Zoe Quinn-Artikel? nee, definitiv nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die wahrscheinlich auch ein bisschen früher hätten noch kommen können. Aber ich habe einfach so eine Liste aus Tasties, die wird abgearbeitet und der eine oder andere wird es bestimmt noch nicht mitgekriegt haben und die werden sich drüber freuen. Und dann steige ich vielleicht einfach auch gleich ein mit meinem Tasty. Ich habe mir mal wieder was ausgesucht, was man spielen kann und vor allem etwas, was man spielen kann und was man zu zweit, zu dritt, zu viert spielen kann. Ein so einfaches wie geniales Spielprinzip, völlig unverwüstlich und auch eine Website, die, wie gesagt, der ein oder andere bestimmt schon kennt. Da ich sie aber noch nicht kannte, habe ich gedacht, vielleicht kann ich damit dem einen oder anderen noch was Gutes tun. Quasi so als Dankeschön für die Jungs, die mir das gezeigt haben. Und zwar nennt sich die Website Curve Fever. Und es ist letztendlich nichts anderes als eine Art Snake-Variante, die allerdings um 360 Grad nutzbar ist. Das heißt, du kannst nicht einfach nur nach rechts, links, oben, unten, sondern du kannst in alle Richtungen fahren. Es ist eine Map. Auf dieser Map tauchen verschiedene Goodies auf, die man aufsammeln kann. Zum Teil beeinflussen sie einen selber, indem sie einen schneller machen. Zum Teil beeinflussen sie die anderen, indem sie die zum Beispiel langsamer machen. Und dann ist es eigentlich nichts anderes, als dass man mit mehreren Leuten auf einem Keyboard, das ist eigentlich das Coole daran, vor einem PC ein Keyboard mit bis zu 4-5 Leuten, wenn man irgendwie noch genug Tasten findet, um das Ganze zu steuern. So eine Art Snake-Spiel spielt und einfach nichts anderes versucht, als die anderen Leute eben einzukesseln, abzuschneiden von irgendwelchen Fluchtwegen und dann dazu zu zwingen, eben in die eigene Schlange so ungefähr reinzufahren oder eben in andere. Und wenn man als Letzter übrig bleibt, dann hat man einfach die Runde gewonnen. Das gibt es in super vielen verschiedenen Varianten. Wie gesagt, es macht endlos viel Fun. Es ist mit den Goodies zusammen eine sehr schöne Auflockerung des Spielprinzips und es ist einfach immer super lustig. Extrem kurzweilig und super einfach zu verstehendes Spielprinzip. Jeder, der auch, selbst wenn Leute keine Gamer sind, 4 Tasten mit oben, unten, rechts, links zu bedienen, kriegt jeder hin und man kann damit tatsächlich endlos viel Spaß haben, einfach immer und immer wieder zu spielen. Kann auch lange Serien spielen, wer halt eben 5 Runden hintereinander gewinnt, der ist dann der absolute Gewinner. Es gibt Punkte aus Wertungen. Wie gesagt, die Goodies verändern sich nach und nach. Einfach ein super, super kurzweiliges, schnell gespieltes Spiel, wenn man mal irgendwie gerade mit 3-4 Leuten vom Rechner sitzt oder einfach nur zu zweit oder zu dritt, einfach mal kurz eine Runde einwerfen, lockert das Ganze immer sehr schön auf. Wie gesagt, Curve Fever, wir werden das verlinken. super funny und super lustig und ja, sehr empfehlenswert definitiv für alle, die mal kurz nebenher was zum Spielen brauchen. Man kann auch ohne Leute, die man irgendwie bei sich gerade im Zimmer sitzen hat, einfach gegen andere wildfremde Leute übers Internet spielen, ist auch kein Problem. Einfach eine Partie starten, irgendwo mit reinspringen und mit vier wildfremden Leuten gegeneinander spielen, geht auch genauso gut, macht super viel Spaß. Einfach insgesamt 100% empfehlenswert, ein sehr schönes Ding. Ja, das klingt super cool. Ich muss da sagen, wir haben ja in letzter Zeit auch rausgefunden, dass Mehrspieler Multiplayer oder Launch Multiplayer nicht irgendwie flashy aussehen muss. Ich meine, wir haben Towerfall Ascension ja schon erwähnt. Jetzt ja. Das Spiel. Wir haben neulich Sports Friends auf der PS4 ausprobiert, was auch super Spaß. Was auch ziemlich cool war. Obwohl das, keine Ahnung, grafisch ungefähr eines der billigsten Spiele ist, die ich hier bisher gesehen habe. Aber es funktioniert einfach. Also es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß und dementsprechend unterstütze ich auf jeden Fall Merlin's Tasty komplett. Ja, sehr, sehr cool. Einfach mal angucken und Spaß haben. Ja, dann was hast du uns denn zu bieten diese Woche? Dreimal darfst du raten. ich versuch's lieber erst gar nicht. Das hat natürlich wieder mit Videospielmusik zu tun. Ja, natürlich. Ich ja. Und zwar geht es diesmal um einen Kickstarter. Und zwar, das Kickstarter ist ein Kickstarter für eine Dokumentation von über Videospielmusik und Videospielsound. Also nicht nur die Musik an sich, sondern auch Soundeffekte und alles, was das dazugehört, Voice Acting und so weiter. Und das heißt Beep. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Und zwar die Frau, die eben das Ganze leitet, die ist, die beschäftigt sich auch schon seit Jahren wissenschaftlich mit Sound und Musik in Videospielen. Und sie möchte dieses Projekt, diese Dokumentation eben machen, weil sie meint, das ist eine historisch einzigartige Gelegenheit. Es leben eigentlich noch fast alle Pioniere aus der Videospielmusik und wir haben jetzt noch die Gelegenheit, sie alle zu Wort kommen zu lassen, sie alle zu interviewen, wirklich sozusagen alles, was sie bisher gemacht haben, für die Nachkommenschaft eben zu präservieren. Sie sagen, sie machen einen 90-Minuten-Film draus, es wird ein extra Buch dazu geben, wo alle Interviews dann nochmal gesondert mit reinkommen. Alle Interviews werden auch in voller Länge als Extras auf der DVD beziehungsweise für Bäcker dann auch online eben ersichtlich sein, weil sie sich natürlich schon gesagt haben, sie werden nicht alle Interviews irgendwie komplett in 90-Minuten-Film unterbringen können. Das ist völlig unmöglich. Mhm. Aber sie haben schon gesagt, sie werden alle Materialien eben offen machen. Sie haben auch eine Archivarin, die mit an Bord ist, die eben dann vor allem deren Aufgabe ist, vor allem ist natürlich, das dann alles so aufzubereiten, dass wir das dann auch für immer noch behalten können. Und ich bin der Hinsicht, schon mal sagt, dass das ein, also vom Ziel her ist das echt super, weil sie ja natürlich auch gesagt hat, wir können einen Beethoven nicht mehr interviewen. Es gibt viele Leute, die ersten Leute in der Filmmusik, von denen wissen wir fast gar nichts. Und sie hat einfach völlig recht, wenn sie sagt, Videospielmusik, alle großen Leute, die leben noch, wir können sie noch interviewen, sie können noch ihre Geschichte erzählen. Und wenn ich mir anschaue, welche Leute sie bisher schon haben, also die Liste ist ewig lange, müsst euch dann einfach mal den Kickstarter anschauen, aber nur ein paar Namen zählen, also Nobuo Uematsu ist dabei, Final Fantasy, Yasunori Mitsuda von Chrono Trigger, Jeremy Souls von Skyrim und Elder Scrolls, David Wise von vielen Rare-Spielen, Donkey Kong Country, Sakamoto, Final Fantasy 12 und so weiter und so fort. Also es ist eine ewig lange Liste, ich glaube, es sind mittlerweile fast 80 bis 90 Leute und sie sagen, sie werden immer noch mehr Leute ankündigen jede Woche. Sie haben ihr Kickstarter-Ziel schon erreicht von 40.000 kanadischen Dollar, aber es sind noch ein paar Stretch-Goals, die sie erreichen können, zum Beispiel wenn sie ein bisschen mehr Geld kriegen, können sie ein paar Tage mehr in Japan verbringen, mehr japanische Komponisten noch interviewen und so weiter. Die Kickstarter-Kampagne geht jetzt, also ab dem Zeitpunkt der Aufnahme, noch eine Woche, das heißt wahrscheinlich dann noch 6 Tage oder 5 Tage, wenn ihr die Folge hört. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach super backenswert und ich habe das auch schon gebackt, überlege auch, meinen Back noch zu erhöhen. Und schaut es einfach mal an. Also ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Und ja. Ja. Muss ich mich 100% anschließen. Du hast mir das ja schon vor geraumer Zeit mal erzählt, das Projekt, und ich habe es mir auch schon mal angeguckt und muss auch sagen, dass ich selbst als jemand, der Videospielmusik jetzt nicht irgendwie so als sein größtes Hobby bezeichnen würde. Ich habe das Gefühl, das sagst du fast jedes Mal, wenn ich... Ja, natürlich. Das stimmt ein Stück weit auch, aber tatsächlich muss ich hier auch nochmal extra unterstreichen, also die ganze Idee dann, ich glaube, jeder, der sich einfach für Videospiel interessiert, ist es einfach auch interessant. Ich meine, zum einen ist es ein Blick eben in Videospielentwicklung, auch wenn es natürlich ein spezifischer Teil ist, und zum anderen haben sie alle völlig recht. Das sind halt einfach noch Leute, die man irgendwann vielleicht nicht mehr interviewen kann. Diese ganzen Leute, die wirklich die Pioniere sind, die mit MIDI-Musik angefangen haben. Diese ganzen Leute sind noch da, mit denen kann man noch reden. Die können noch sagen, wie der kreative Prozess dafür war, wie sie die Musik geschaffen haben. Super coole Idee auf jeden Fall. Absolut unterstützenswert und selbst wenn man es nicht backen möchte, auf jeden Fall danach den Film angucken. Super, super cooles Ding, muss ich auch sagen. Also ich bin auch super gespannt drauf, muss ich ja sagen. dann haben wir auch wieder einen sehr schönen die Videospielmusik noch wieder reingebracht. Damit war sie auch wieder drin. Richtig, damit war zumindest das auch den Soll erfüllt haben für jede Folge. Wie schon gesagt, das ist eine sehr, verrückte Debatte gewesen und damit auch ein sehr verrücktes Hauptthema vielleicht. Wir hoffen, wir konnten das einigermaßen nachzeichnen. Wir werden noch ein, zwei Artikel verlinken, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Schreibt uns eure Meinung und wir hoffen, dass wir ansonsten nie wieder derartig über so ein Thema reden müssen. So langsam geht's auf die 50. Folge zu. Falls ihr da irgendwie Vorschläge habt oder so ein Kram, wir haben jetzt schon Vorschläge gekriegt, zum Teil auch mal wieder einen Gast dabei haben. Das werden wir wahrscheinlich wirklich umsetzen, definitiv. Aber vielleicht noch ein paar andere Ideen, die ihr habt oder so Dinge, die ihr gerne wüsstet, mal hören würdet, meldet euch da einfach. Und ansonsten hören wir uns definitiv jetzt in 2 Wochen wieder. Das ist mal wieder fest eingeplant. Das heißt also, wir wissen schon, das wird klappen. Also in 2,5 wahrscheinlich. Beziehungsweise in 2,5 oder in 1,5. Ja. Also wahrscheinlich eher 1,5 Wochen. Wahrscheinlich ist jetzt so der Plan, weil ihr werdet diese Folge am Mittwoch vermutlich kriegen. Und dann 1,5 Wochen später, gegebenenfalls 2,5 Wochen später, aber auf jeden Fall wieder am Sonntag ist die Folge draußen. Dann haben wir wieder unsere unseren 2-Wochen-Rhythmus, den wir dann wieder einhalten werden. Jetzt sollte sich alles ein bisschen beruhigen und dann passt das wieder. Semester geht bald los. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Struktur vielleicht auch einfach da drin. Ja gut, dann hoffen wir, ihr bleibt uns gewogen. Ja, und verabschieden uns für die nächsten 10 Tage hoffentlich nur. 10 bis 20 Tage, irgendwie sowas. Ja. Also, Jungs und Mädels, macht es gut. Ihr habt Uncomertees Podcast gehört und mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe und ihr findet uns unter www.uncomertees.de. Macht es gut. Macht es gut. Testest mich immer mit dem, die Reihenfolge. Ja, aber ganz ehrlich, ich teste mich auch selber, weil ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Und dann bringe ich den Testen, was er kann.